Claudius von Korns heitere Lesung. Schalt's in der Höhe, Hollerei durch. Ich werde damit aufhören, sonst kommen wieder Beschwerden über gequälte Tiere. Das ist cool. Nein. Finde ich schon. Also, guten Tag, sehr geehrte Organismixixe. Hallix Hörix. Willkommen zur Folge 24. Ist es wieder soweit. Der Lesungsstunde. Nachdem zahlreiche Hörix schon Entzugserscheinungen haben und große Vermissensbekundungen von sich gegeben haben, können wir natürlich nicht weiter das ignorieren und Lesestunde lose Äonen verstreichen lassen. Ja, wir haben ja auch eine Verpflichtung einfach. Ja. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. So ist das einfach. Und wenn wir jetzt schon Hörix im dreistelligen Billiardenbereich haben. Mit großen, das ist übrigens etwas, was Claudia betrifft, Füßen kommen übrigens auch große Schuhe. Ich habe kleinere Füße als Cornelius. 52 ist nicht kleinere Füße als ich. Witzig! Wieso? Das ist cool. Du kannst mit deinen Schuhen kleinere Wirbeltiere erschlagen. Falls man mal so eine Plage hat. So ein Fuchs oder so. Das kannst du auch. Und außerdem, hey, Füchse sind total putzig. Ja, aber wenn die so eine Plage wären. Nein, die sind keine Plagen, die sind süß. Hast du mal gesehen, wie die so rumhüpfen, wenn die spielen? Ja. Wir haben außerdem ein neues Feature. Man muss ja immer neue Features bringen in der heutigen Zeit, wo immer mehr Action und wo die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden und immer mehr heischen und bangen ist. Und zwar haben wir ein, man könnte sagen, Half-Life, Lesestunde Half-Life. Wir sind natürlich nicht live, aber wir wissen oder wir haben Bescheid gesagt, dass wir jetzt aufnehmen und jetzt haben einige Twitter-Freunde die Möglichkeit ergriffen, Wünsche zu äußern. Ich heiße auch jetzt ab jetzt Gordon Freeman. Und, Wer das verstanden hat, kriegt von mir eine Tüte Bonbons. Wir kommen den Wünschen natürlich nach. Und streuen wir so in die Folge ein. Aber der erste Wunsch kommt von unserem guten alten Twitter-Freund und übrigens Sponsor der Einhorn-Folge, dem Tobias Reinwald, der sich gewünscht hat, seinen Namen zu singen. Ich würde sagen, ein klassisches mexikanisches Volkslied. Tobias Reinwald. Tobias Reinwald. Tobias Reinwald. Reinwald. Da. Du machst das richtig kacke. Deine Mutter besteht aus Stuhl. Hör auf. Gut, dann hätten wir das ja schon abgehandelt. Entschuldigung, das hätte besser gehen können. Aber nun zu etwas völlig anderem. Nämlich dem heutigen Thema. Das stimmt nicht. Wir müssen doch noch Wünsche abhandeln. Nein, nein, das streuen wir so in die Folge ein. Das soll ja nicht so mit der Brechstange kommen. Also, wir haben einen edlen Spender aufgetan. Der, wie ich ihm schon schrieb, des Wahnsinns fette Beute zu sein scheint, denn er hat uns 7 Kilogramm Bücher geschickt für die nächsten 100.000 Folgen genug Material. Das ist nämlich der Matthias S. Ja, nee, Michael S. Entschuldigung, der Michael S. Wir haben so viele Fans. Der Michael S., der einen Beruf hat, der damit in Verbindung zu bringen ist. Deswegen hat er so viele Bücher. Und der hat uns nun also bestückt und wir machen deswegen heute einen Double Feature. Ja, weil wir zwei sehr themenähnliche Bücher. Ja, das ist sozusagen, das eine ist das, also das ist ein Nachfolgebuch, das zweite ist ein Nachfolgebuch und das machen wir heute statt einem Fundstück, machen wir das. Heißt das nicht statt eines Fundstücks? Ja, das ist ein schwieriges Kapitel. Ja, Draußen ist auch echt schwieriges Wetter heute. Ich habe mir gestern einen Regenschirm gekauft, weil ich mal einen brauchte. Und habe den dann heute zu Hause gelassen, weil, als ich das Haus verlassen habe, strahlender Sonnenschein herrschte. Und dann steige ich in die Bahn und pünktlich, als ich wieder aussteige, fängt es an zu regnen. Das wie verrückt. Das ist ja eine spannende Geschichte. So, das Thema, das erste Buch der heutigen Folge heißt Die Prophezeiungen von Celestine. Ein Abenteuer steht da drunter und dann ist da so ein komischer Krickelkrackel. Was soll das sein? Wie so ein Hakenkreuz mit Tentakeln. Ja, das ist so ein keltische, so eingedrehte Linien. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, die Prophezeiung von Celestine oder Celestine oder Celestine oder was auch immer. Vielleicht ist damit der Adriano Celentano gemeint. Wer ist das? Hallo? Hast du mich gerade wirklich gefragt, wer das ist? Seht ihr, wie ich leben muss? Wer ist das? Die weiß nichts. Du hast also nicht die ganzen Filme mit Adriano Celentano gesehen. Nein, wer ist das? Das ist ein weltberühmter italienischer Schauspieler. Fast so berühmt und fast so gut wie Bud Spencer. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, das sagten sie bereits. Der gezähmte Widerspenstige ist ein bekannter Film mit dem, wo auch Ornella Muti mitgespielt hat. Und der war immer so schön angepisst. Ja, ich sehe das Gesicht. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, gut. Das ist jedenfalls der Adriano Celentano und ich glaube, dass der damit zu tun hat. So, was steht da noch drauf auf dem Buch? So, also das... Was, wieso tust du das? Weil ich es kann. Offenbar ist der ja Sänger. Auch. Der Bud Spencer ist auch Sänger. Hat der Azzurro gesungen? Möglicherweise. Ja, gut. Können wir dann bitte mit der Schnurrstunde aufhören? Wäre das möglich, bitte? Das Danke. Ist die Prophezeiung von Celentano, heißt ja das Buch. Verstehe. Ja, das Buch ist von James Redfield. Nicht zu verwechseln mit James Hetfield. Ja, das stimmt. Das wären dann eher die Prophezeiungen von Master of Puppets. Kleiner Insider. Ja, also nun... Dieser Buchumschlag ist in so einem grün-blau. Das ist ziemlich genau meine Augenfarbe, oder? Nein. Nein? Nein. Guck nochmal. Gucken. Nein. Ja, es steht da in weiß, der Titel und der Autor. Und drunter steht ein Abenteuer in rot. Dann kommt dieses komische... Da steht da natürlich nicht die Farbe der Worte, das Abenteuer ist rot. Ja. So. Und in jeder Ecke ist übrigens auch in rot dieses Tentakelhakenkreuz. Das sieht man ja dann nachher im Blog. So, und oben steht in gelb, tief in den Regenwäldern Perus ist eine uralte Handschrift gefunden worden. Natürlich. Die hat da der Xoconostletl liegen lassen beim Kacken. Ja, auf ihren Seiten sind 9 grundlegende Einsichten in das Wesen des Lebens niedergelegt. Einsichten, zu denen nach und nach jeder Mensch auf dem Weg zu einer spirituellen Kultur gelangen wird. Ja, und dann steht, dann hat Elisabeth Kübler-Ross dazu gesagt. Wer ist das denn nochmal? Die Sterbephasenfrau. Was? Die Frau, die 5 Sterbephasen dokumentiert und quasi dieses Konzept erfunden hat. Sagt mir nichts. Das ist auch so eine Nahtoderfahrungstussi. Die 5 Sterbephasen. Also, und jetzt sag du mir nochmal, ich sei ungebildet. Du bist ungebildet. Nee, die 5 Sterbephasen, das ist doch hier erst so und so, dann Resignation, dann Wut, dann... Das ist nicht die 5 Sterbephasen, das ist die generell die Reaktion auf irgendwelche Tragödien. Das ist keineswegs nur bei der Konfrontation mit dem Tod. Ja, aber da... Das ist uralt. Ja, und das ist von Elisabeth Kübler-Ross etabliert. Und zwar in Bezug auf Sterben. Ja, die schreibt also ein außergewöhnliches Buch über die Wahrheiten des Lebens. Ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Gut. So, du... Ja, dann Klappentext. Ein Buch, das die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Ein Werk, das den Nerv unserer Zeit trifft, in der immer mehr Menschen nach neuer Orientierung suchen und sich mit der Grundfrage des Lebens beschäftigen. Zum Beispiel, wo ist das Klopapier, wenn man es braucht? Mhm. Oder wo kriege ich einen Rösti-Burger her, wenn ich einen will? Ja, du wolltest dir ja schon lange mal einen machen. Ich verstehe nicht, warum du das immer noch nicht gemacht hast. Ja, eine abenteuerliche Erzählung voller verblüffender Erkenntnisse und Frikadellen. Inspiration. Mm. Witzig, das war jetzt eine klassische Fehlleistung. Ich habe an Frikadellen gedacht. Wegen Burger. Jeder liebt Frikadellen. Jetzt steht, also hier kommen jetzt die Bloopers, also diese Zitate von irgendwelchen Zeitungen. Das müsste man, also da wäre ich jetzt geneigt, das nachzuprüfen, weil ich nicht glaube, dass ich habe die New York Times gelesen, aber die haben auch was dazu gesagt. Also The New Times sagen, für all jene, die von den Möglichkeiten der spirituellen Entwicklung des Menschen inmitten unseres gegenwärtigen Chaos fasziniert sind, ist dieses Buch der größte Lesegenuss. The New York Times sagen, die Prophezeiungen von Celestine sind ein wahrhaftiges Beispiel eines rar gewordenen Phänomens in den Zeiten hochgepuschter Bestseller. Kein Bestseller. Ein Erfolg, der einzig auf Empfehlungen von und Mund-zu-Mund-Propaganda beruht. Das sagt ja nun noch nichts über das Buch. Nee. Und Publishers Weekly, der bemerkenswerteste Bucherfolg der letzten Jahre. Aha. Ja, die Klappentexte. Also hier James Redfield, der sieht aus so wie ja, so ein freundlicher Bartmann mit Schiebedach. So, ja. Mm. Mit so einem geschmacklosen Hemd steht er da im Wald, so ein Schwarz-Weiß-Foto. Mm. Der studierte Soziologie und war 15 Jahre als Therapeut in der Jugendarbeit tätig. Er lebt und arbeitet im Süden der USA. Redfield gibt eine Monatsschrift mit dem Titel The Celestine Journal heraus, in der er über seine aktuellen Erfahrungen und Gedanken zu der spirituellen Wiedergeburt unseres Planeten berichtet. Natürlich tut er das. Wer hätte das gedacht? Also, da sind jetzt lustige Kommentare. Das Ganze ist 1993 geschrieben oder erschienen oder so. Ja, also da hat offenbar schon jemand, der das gut findet, ja, das Zusammenfassungen der Kapitel daneben gekriegt. Das interessiert ja keinen. Ich finde schon, dass man das hier lesen sollte, oder? Das sagt ja, ist ja so eine Zusammenfassung. Ja, dann mach. So, also. Dieses Buch handelt von der Suche nach einer über 2000 Jahre alten geheimnisvollen Handschrift, die sich in Peru befinden soll. Eine Handschrift, die 9 grundlegende Einsichten in unser gegenwärtiges Dasein enthält, sowie spektakuläre Wege in eine spirituelle Zukunft aufzeigt. Die Suche erweist sich jedoch als ein gefährliches Abenteuer, da Kirche und Staat die Veröffentlichung des Manuskripts mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Oh, natürlich. Denn die Handschrift enthält Erkenntnisse, die zu einer Transformation des gesellschaftlichen Bewusstseins führen. Aber das ist doch erschienen, das Buch, in den 90er Jahren. Und offensichtlich haben es die New York Times gelesen und sonstige Leute. Und was ist jetzt? Hat sich die Welt verändert? Nein. Ein Scheiß hat sie. Die Prophezeiungen von Celestine sind ein Roman, eine Abenteuergeschichte und ein Buch voller Erkenntnisse in einem. Der Erzähler, ein Amerikaner, erfährt durch Zufall von der Handschrift und beginnt sich auf die abenteuerliche Suche nach diesem geheimnisvollen Manuskript. Seine Reise führt ihn zu den Höhen der Anden und den undurchdringlichen Regenwald Perus. Bedroht und verfolgt stellt er den Sinn und Zweck seiner abenteuerlichen Reise immer wieder in Frage, doch die Umkehr von dem einmal eingeschlagenen Weg scheint unmöglich. Er lernt, Zufällen eine tiefere Bedeutung zu geben, Ereignisse in seinem Leben zueinander in Beziehung zu setzen und schließlich seine alten Verhaltensmuster zu überwinden und seine wirkliche Lebensaufgabe zu erkennen. Klar. Nach und nach gelangt er so zu einem neuen, aufregenden Bild menschlicher Existenz. Stimmt, denn es ist ja auch so ein langweiliges Thema, existieren. Am Ende seiner Reise kommt er zu den Ruinen von Celestine, wo sich ihm in der letzten Erkenntnis das neue Zeitalter offenbart. Ja, also gut. Wir haben hier also folgende Kapitel. Eine kritische Masse, das verlängert er jetzt. Eine Frage der Energie, der Kampf um die Macht. Die Botschaft der Mystiker, die Klärung der Vergangenheit, der Energiefluss tritt ein, die interpersonelle Ethik und das Auftauchen einer Kultur. Anmerkung des Autors. Interessiert mich nicht. Wieso nicht? Ja, hat doch nichts damit zu tun. Das ist ja nur so ein bisschen bla bla Quantensprung. Doch, das muss man lesen. Seit nunmehr einem halben Jahrhundert tritt allmählich ein neues Bewusstsein in unsere Welt. Ein Bewusstsein, das sich nur mit den Worten transzendental und spirituell bezeichnen lässt. Man wird aber auch nie verschont. Also, du weißt schon, was das hier für ein Format ist. Ich will so eine Liste machen. Ich will einfach mal, lass uns beim nächsten Mal so eine Bullshit-Bingo-Liste machen. Einfach wie, wie oft die Worte spirituell, transzendental, Energie, Quanten, was haben wir noch? Frequenz, Schwingungen vorkommen. Und was ist mit enzymatische Zyklotrone? Naja, das ist ja, das kommt ja in jedem zweiten Satz vor, das kann man nicht sehen. Hatten wir aber beim letzten Buch. Ja, ja. Aber ich meine, das haben irgendwas haben die, das haben die dafür nur für ein Problem. Das ist doch triviale Erscheinung. Ja, aber das sind Buzzwords für die Leute, die das dann gerne kaufen möchten. Ja, aber die müssen doch damit rechnen, dass die Leute das irgendwann mal googeln oder so ein Buch nehmen und sagen. Machen die aber nicht, und das ist genau der Grund, wieso das funktioniert. Aber Frequenz ist ja eigentlich nur Ereignisse pro Zeiteinheit. Was will mir denn die Rhonda Birne damit sagen oder der James Hetfield? Man weiß es nicht. Wenn Sie sich entschlossen haben, dieses Buch zu lesen, so haben Sie möglicherweise schon eine Idee davon, was in der Welt vorgeht. Oder auch die Socken offen. In diesem Moment der Geschichte scheinen wir uns so stark wie noch nie auf unseren Lebensprozess zu konzentrieren, auf die vermeintlich seltsamen Zufälle, die gerade zur rechten Zeit in unser Leben treten, oder die Menschen, die unserem Leben unvermittelt eine neue Richtung geben. Zufall. Ich mochte auch sehr gerne die Stelle in dem letzten Buch, wo zuerst hier stand, es gibt keine Zufälle, und dann werden sie zufällig dieses Buch, aber es gibt ja gar keine Zufälle. Gibt es eigentlich Bier auf Hawaii? Ich weiß es nicht, ich war da noch nie. Aber für dich wäre das ja auch irgendwie unerheblich, oder? Wieso? Du trinkst ja kein Bier. Aber Malzbier. Außerdem fahren wir demnächst ja weg in so ein weit entferntes Ort-Dings. Und wenn es da jetzt kein Malzbier gibt, dann fände ich das nur so mittelprächtig. Für mir wäre das egal. Da gibt's nämlich Cocktails. Ja, was? Wie geht's weiter? Verstehe. Und mehr als je zuvor messen wir diesen mysteriösen Begebenheiten intuitiv eine höhere Bedeutung zu. Warum? Weil wir keine Ahnung von Wahrscheinlichkeiten haben oder von Naturwissenschaften oder von Mathematik. Wir wissen jetzt, dass es im Leben um eine Entfaltung unserer Spiritualität geht. Eine persönliche und zauberhafte Entfaltung, die bisher keine Philosophie oder Religion imstande war, zufriedenstellend zu erklären. Und noch etwas anderes wissen wir. Was wissen wir denn noch so? Wieso? Das ist der Adriano Celestine. Wir wissen, dass unsere Welt einen Quantensprung machen wird, sobald wir gelernt haben, diese Entwicklung zu fördern und aufrechtzuerhalten. Einen Quantensprung, auf den unsere gesamte bisherige Historie zusteuerte. Der sagt also, okay, alles, was wir jetzt als, so, wo wir zu blöd sind, um zu merken, dass es ein Zufall ist, zum Beispiel, du denkst jetzt an deine Mutter und in dem Moment ruft deine Mutter an. Ja, ja. Das so. Ist ja das Grundprinzip von diesem ganzen Kram, dass die immer so übergeordnete Deutungsmodelle anbieten, die im Prinzip alles erklären, aber wenn es nicht reinpasst, dann auch das zulassen. Ja. So dass das immer so ein Weltmodell, so eine Weltformel ist, die aber jederzeit jede Abweichung, ja, so wie bei Homöopathie, Erstverschlimmerung ja, kann eintreten, muss aber nicht. Mhm. Ja, jedenfalls musst du dann denken, oh, das kann kein Zufall gewesen sein. Genau. Ich habe eine. So, und wenn du das dir zugestehst, dann wird die Gesellschaft einen Quantensprung machen. Wenn wir den Typen jetzt zum Beispiel anrufen und sagen würden, wir sitzen hier, lesen dann Drecksbuch und lachen uns darüber kaputt, dann sagt er, ich weiß, das hat mir der Adriano Celestino über Twitter bereits mitgeteilt. Das wundert mich jetzt gar nicht. Ja, aber was ist denn das für ein bescheuertes Konzept, dass wenn alle Menschen denken, ja, oh, das kann kein Zufall gewesen sein, dann wird die Gesellschaft besser? Ja. Okay. Deswegen wollten auch die Kirchen und der ganze Staat das Buch verhindern. Aber ach so. Der James Hetfield hat das durchgesetzt. Und deswegen ist jetzt auch alles anders als vorher. Ah, verstehe. Ja. Spielt eigentlich irgendwas anderes eine Rolle? Ja, kommt drauf an. Hat wieder keiner verstanden. Okay. Übersetzt halt mal auf Englisch. Das anything other play a role? Matter? Ah, du meinst, ob irgendetwas anderes etwas ausmacht. Ja. Mm-mm. Nee? Nur okay. Else. Esse. Das verstehe ich. Hör mal, die jetzt folgende Geschichte soll zu diesem neuen Verständnis beitragen. Werden Sie davon berührt oder sollte Ihre bereits existierende Lebenssicht dadurch verstärkt werden, dann geben Sie weiter, was Sie im Laufe dieser Geschichte erfahren haben. Auf diese Weise wird sich unser neues spirituelles Bewusstsein erweitern. Und nicht zu vergessen, man ist dann auch ein Pain in the Ass, wenn man wie so ein Verrückter in der Fußgängerzone steht und ruft, der Quantensprung ist nah! Apropos Pain in the Ass, woran erkennt man einen Veganer? Er sagt's dir. First rule of Vegan Club, tell everyone about Vegan Club. Ich habe einen Artikel gelesen, übrigens, dass die ganzen Berliner Veganer sich dann schön abends vollkoksen und trotzdem noch das Gefühl haben, sie seien moralisch überlegen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, Drogenkonsum hat ja mit Moral nichts zu tun. Naja, wenn du schon so einen auf vegan und Bio und alles machst, dann solltest du vielleicht nicht das Blut von hunderten Leuten an deinen Händen kleben haben. Das man hat, wenn man Kokain nimmt? Ja, sicher. Ach so, weil? Weil Drogenkrieg. Ach, der Drogenkrieg? Ja, sicher. Verstehe. Was ist, wenn das ein biologisch angebautes Kokain ist? Ja, aus, dann darf man. Wenn das aus zertifizierten Hanf-Koka-Pflanzenanbaugebieten ist, ja, wenn das, wo die Bauern eine Sozialversicherung haben. Genau, wenn das regional ist, dann geht das. Und Fairtrade? Mhm. Wenn das aus Sprockhövel kommt, kann man das machen. Auf diese Weise wird sie nicht länger durch Moden oder vergängliche Trends, sondern mittels einer Art positiver, persönlicher und psychologischer Ansteckung durch die Berührung mit anderen Menschen. Alles, was wir dazu tun müssen, um diese Realität zu unserer eigenen zu werden zu lassen, ist unsere Zweifel und Ablenkungen lange genug an den Nagel zu hängen. Dann gehört sie auf eine wunderbare Weise uns. So, danke, Bird, Alan Shears, Jim Gamble, Mark LaFountain. Ich gucke mal, ob man da irgendjemanden kennt. Nein. Seiner Frau Salle. Ja, gut. An dieser Stelle zur Auflockerung eine schnelle Abhandlung von Hörigs Wünschen. Und zwar hat sich der Dr. Merkwürdigliebe gewünscht, dass wir den Ben alias 4xB dissen. Der ist nämlich ein absoluter Loser, dieser Typ. Ja, der hat die Socken auch kilometerweit offen. Ich frage mich einfach, wie man mit dem Namen Ben sich einfach so vor die Tür traut. Ja, da muss man doch auch mal sagen, da bleibe ich doch lieber zu Hause. Und wenn man ganz ben, ehrlich Junge. Ist, dann riecht er auch nach Biberdreck. Hm? Das weiß ich jetzt nicht, doch, aber doch, wer schon 4xB heißt, der ist einfach, da fällt mir nichts mehr zu ein. Das kann man so nicht machen. Busen, ja. Bimsstein, Braunbären und Backsack. Ein Backsack ist so ein Sack, in dem man Brot backt. Das sind diese Tüten, die im Ofen so aufblähen. Mm. Und ungefähr so ein Gehalt, ja, an, und Integrität und auch Körperform hat der Ben von 4xB. Mm-hmm. So, jetzt hast es. So ist es. Das hätte er sich anders überlegen müssen, als sich mit dem guten alten Dr. Merkwürdig lieber zu verscherzen. Ja, so, also was mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert, ist diese Romanenscheiße. Weil, was soll das? Das ist ja ein Roman. Ja, das habe ich nämlich befürchtet, dass das so ist. Weil das kann man ja nicht nur auszugsweise lesen. Wie machen wir das denn? Ist das wirklich ein Roman? Nein, das ist kein Roman. Würde doch vorne draufstehen, dass das ein Roman ist. Das ist ein Abenteuer. Ja, aber das sind die ganze Zeit so Gesprächsfetzen und so. Ja, aber also da ist jetzt zum Beispiel die Kunst des Rezensenten, die wir sozusagen ein Stück weit sind, dass man extrahiert, welche Aussagen von Protagonisten den Meinungen des Autoren entsprechen. Also, das kann man ja mal versuchen. Netterweise hat das ja für uns schon jemand farblich markiert. Ich wette, dass solche Bereiche bestimmt Bereiche sind, die besonders Banane sind und die man dann mal im Wechsel vorlesen kann. Das ist auch ohnehin gut, weil wir ja noch ein dickes Buch haben für heute. So, also fangen wir an aus dem ersten Artikel, aus dem ersten Kapitel. Gibt es da irgendwas Gelbes? Nein. Eine kritische Masse, doch, doch. Also, ne? Nee, das ist schon das verlängerte jetzt. Oh, das verlängerte Rückenmark. Jetzt ist jetzt, sind wir jetzt dran, dass, also, ne, man versteht jetzt gar nichts davon, das ist, muss man wissen, denn das ist jetzt alles völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber wir wissen ja wahrscheinlich zumindest macht das keinen großen Unterschied aus Grundzüge, im Vergleich zu sonst. Ja. Also der ist jetzt auf der Suche nach diesem Klopapier. Also wir lesen jetzt random Passagen aus die Prophezeiungen von Adriano Celentano. Und genau das haben wir getan. Vor 4 Jahrhunderten. Wir schüttelten uns einen von der Palme unsere Verlorenheitsgefühle ab, indem wir die Sache selbst in die Hand nahmen, indem wir uns darauf konzentrierten, uns die Erde untertan zu machen, ihre Ressourcen. Und es geht los. Ich guck jetzt mal bei Amazon, ob ich da eine Menschenklatsche finde. Du lügst. Jetzt kommt das auch noch. Jetzt können wir inzwischen nicht mal mehr lachen, ohne uns zu verschlucken. Die komplette Regression in die Kindheit wird die Hose voll sein. Warum hast du... Menschenklatsche. Leider nein, leider gar nicht. Ja, danke. Nachdenkmusik. So, weg da jetzt. Erst jetzt, kurz vor dem Ende des zweiten Jahrtausends, sind wir in der Lage zu erkennen, was passiert ist. Unser wahres Ziel wurde immer mehr von einer Ersatzbeschäftigung verdrängt. Wir verloren uns völlig darin, eine Welt der Sicherheit um uns herum aufzubauen, eine wirtschaftliche Sicherheit, die unsere verlorene spirituelle Sicherheit ersetzen sollte. Die Frage danach, weshalb wir am Leben waren oder was für eine Bedeutung unsere Spiritualität hat, wurde langsam an den Rand gedrängt und schließlich vollkommen unterdrückt. Er warf mir einen aufgeregten Blick zu und sagte dann, zu arbeiten, nur um sich eine bequemere Art des Überlebens leisten zu können, ist mittlerweile zu einer ausreichenden Daseinsberechtigung geworden. Mit schönster Folgerichtigkeit haben wir nach und nach die ursprüngliche Frage vergessen. Hast du Klopapier mitgenommen? Ich meine, wir haben vergessen, dass wir immer noch nicht wissen, aus welchem Grund wir eigentlich überleben. Es gibt keinen. Ja. Er deutete mit einer Kopfbewegung auf die anderen Passagiere des Flugzeuges. Haben Sie jetzt einen klaren Blick auf die Welt der Menschen gewonnen? Ist Ihnen bewusst, dass jeder, beinahe jeder, mit einer Ersatzbeschäftigung Vorlieb nimmt? Wie viele Leute kennen Sie, die völlig von ihrer Aufgabe, Arbeit aufgefressen werden, die Kandidaten für Herzinfarkte sind oder unter Stresskrankheiten leiden und trotzdem die Bremse nicht finden können? Sie finden die Bremse nicht, weil sie ihre Routine als Ablenkung benutzen und das Leben auf seine praktischen Aspekte reduzieren. Das wiederum tun sie, um der Frage aus dem Weg zu gehen, weshalb sie überhaupt am Leben sind. Oh Gott, ja, wir haben... Die zweite Erkenntnis erweitert unser Bewusstsein von linear fortschreitender Zeit, fügt er hinzu. Sie lehrt uns, Kultur nicht nur von unserem zeitlichen Standpunkt aus zu betrachten, sondern als Teil des ganzen Jahrtausends zu begreifen. Sie verdeutlicht uns die wahre Natur unserer Ersatzbefriedigungen und erhebt uns damit über dieselben. Sie, mein Herr, haben gerade eine Verlängerung der Geschichte erlebt und leben nur in einem verlängerten Jetzt. Sehen Sie sich die Welt der Menschen noch einmal an. Und außerdem sehen Sie sich doch mal die großen Flughäfen an. Nein, in 10 Minuten. Charles de Gaulle. Heathrow. Es sollte Ihnen keinerlei Schwierigkeiten bereiten, die dort herrschenden Zwänge und die intensive Ersatzbefriedigung durch wirtschaftlichen Fortschritt zu erkennen. Sie, mein Herr, stinken! Nach Schnappes. Das Problem bestand nur darin, dass unser hochkonzentriertes und obsessives Bestreben, uns die Natur zum Untertan zu machen und unser Leben bequemer einzurichten, die natürlichen Systeme des Planeten vergiftet und an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatte. Wir würden nicht so weitermachen können. Ja, da hat er ein 400 Jahre alter Zwang war im Begriff, überwunden zu werden. Wir hatten die Grenzen der materiellen Sicherheit erreicht und schienen nun fest entschlossen herauszufinden, weshalb wir danach gestrebt hatten. Oh Gott, ja, ja. Also sehr deklamatorischer, predigtartiger Kack-Scheiß. Ja. So, jetzt kommt hier... Aus dem Kapitel irgendwas mit eine Energie. Frage der Energie. Natürlich. Kommt jetzt ein bisschen, ich würde sagen, Clownsschuh-Physik. Versuche haben nämlich ergeben, dass nach der Aufspaltung dieser kleinen Elementarteilchen, wie wir die kleinste Form der Energie nennen, die bloße Tatsache der Beobachtung ihres Verhaltens das Versuchsresultat und somit das Verhalten selbst beeinflusst. Stimmt, das haben Versuche ergeben. Das hat auch nichts mit Heisenberg zu tun. Als seien die Elementarteilchen durch die Erwartungshaltung... So ungefähr, ne? Ein ungefährer Bier. Als seien die Elementarteilchen durch die Erwartungshaltung des Beobachters manipulierbar. Das ist das, was Heisenberg sagen wollte, ja. Genau das. Und dass selbst, wenn die Teilchen dazu an Orten auftauchen müssen, an denen sie den uns bekannten Gesetzen des Universums zufolge eigentlich nicht auftauchen dürften, nämlich zwei zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle oder in der linearen Zeit vor- und zurückreisend. Ich frage mich, wie man zwei Teilchen, die zugleich an der gleichen Stelle auftaucht, nachweist als zwei Teilchen. Mit anderen Worten, es sieht aus, als bestehe der Urstoff des Universums, sein Kern aus einer Form reiner Energie, die durch menschliche Intention und Erwartung formbar ist, und zwar auf eine Weise, die unser altes Modell vom mechanischen Universum widerlegt. Ganz als würden unsere Erwartungen dafür sorgen, dass unsere Energie sich in der Welt verteilt und andere energetische Systeme beeinflusst. Ey, du hast den Rhythmus angepasst. Das finde ich schön von dir. Ja, man kann man ja immer zeigen, dass das hier Kunst ist. Ja, das ist how not to interpret findings. Genau so macht man das. Findings? Nicht. Ja, so von Ergebnisse von physikalischen Überlegungen. Ja, deswegen ist das ja auch Clownsschuhphysik. Ja. Hochleistungspflanzen habe ich da gerade gelesen. Aber wir wollen nur das Gelbe, weil wir haben hier noch, hier ist randvoll mit Bullshit. The yellow from the egg. Bis zu welchem Grad reagiert das gesamte Universum, da es ja aus einer einheitlichen Energie besteht, auf unsere Erwartungen? Bis zu welchem Grad provozieren unsere Erwartungen die Dinge, die uns dann auch tatsächlich zustoßen? Ja. Bis zu keinem. Wie nennt man das, diese Form des Romans nochmal? Bildungsroman oder so Erziehungsroman, wo in dem dann die Protagonisten da die ganze Zeit irgendwelche Lehrstückchen... Das nennt man, glaube ich, Bertolt Brecht. Absenden. Ja, nein, der hat ja nicht so die Romane geschrieben. Ich glaube, Bildungsroman. Mal gucken. Ja. Genau. Ein Bildungsroman thematisiert die Entwicklung einer meist jungen Hauptfigur. Und dann, ne, der zieht ja jetzt hier in den Urwald und irgendwie findet dann da... ja, das ist auch ganz bestimmt genauso passiert. Handschrift aus Peru und... nein, nein, das ist ja ein Mittel zur Erziehung oder zur... Bildung des Lesers. Ja, aber trotzdem behauptet er, das sei passiert, was vermutlich nicht der Wahrheit. Behauptet er das? Ja, sicher. Er hat mir vorher wohl nicht zugehört. Kannst du mal bitte die nächsten gelben Stellen vorlesen? Denk dann nicht den gelben Schnee essen. Ja. Der Text wies auf die vierte Erkenntnis hin und behauptete, dass der Mensch eines Tages in der Lage sein würde zu erkennen, dass das Universum einzig aus Energie bestand, eine Energie, die uns am Leben erhielt und imstande war, auf unsere Bedürfnisse zu reagieren. Das heißt, ein Kackhaufen kann das auch? Nein, wir haben hier haben wir natürlich ungefilterte Rhonda Birne, also wieder mal Energiefrequenz fehlt noch und natürlich reagiert das Universum auf unsere Bedürfnisse. Ja, aber das ist ja jetzt quasi die... Das ist ungefilterte Rhonda Birne. Aber das ist genau die naturwissenschaftliche Erklärung, die ihr dafür immer gefehlt hat. Nee, das ist keine naturwissenschaftliche Erklärung. Das ist einfach nur ein verrückter Typ mit Bart, der sagt, das Universum reagiert auf meine Bedürfnisse. Ja, weil ja die Teilchen da auftauchen, weil wir sie beobachten. Welche Teilchen eigentlich? Die Elementarteilchen. Was ist mit Plunderteilchen? Oh, lecker Plunderteilchen. Irgendwie ist das verstörend, wenn dieser kahlköpfige Typ mich ansingt und daneben ist eine Frau, die sich abwechselnd an- und auszieht. Was soll das? Das ist Adriano Celestine. Kannst du nicht Azzurro anmachen? Jetzt hast du einen falschen... Ja, siehst du, das ist von dem. Was ist denn Azzurro? Azzurro! Ja, du solltest dringend mal Gesangsunterricht nehmen. Nein, ich kann wunderschön singen. Nein. Nein. Der Mensch würde allerdings ebenfalls erkennen müssen, dass er von der Hauptquelle dieser Energie abgeschnitten war, sich selbst abgeschnitten hatte und als Resultat davon schwächlich, unsicher, handlungsunfähig und zeugungsunfähig gewesen worden sein getan. Hat. Im Angesicht dieses Defizites hatte der Mensch versucht, seine persönliche Energie auf die einzige Weise zu erhöhen, die ihm bekannt war, indem er in der Pfanne Crepe briet und sie auf eine psychologische Weise von anderen stahl, ein uneingestandener, permanenter Kampf, der die Ursache für alle menschlichen Konflikte auf der Welt darstellte. Ah. Aha, neue germanische Medizin. Ist das so? Weiß nicht. Permanenter Kampf. Ja, aber es geht da ja um einen inneren Kampf. Konflikt. Hier geht's darum, oh, wir sind jetzt im Kapitel der Kampf um die Macht. Ja, guck mal, da geht es ja jetzt darum, guck mal. Dass du, weil du dich von der Quelle aller Energie abgeschnitten hast, wie auch immer du das gemacht hast, jetzt von anderen Energie klaust. Und das da dem, damit du selber irgendwie ins Nirvana kommen kannst. Ja, aber es ist ein permanenter Konflikt. Ja, genau. Eine Auseinandersetzung. Und, genau, der ist jetzt die ganze Zeit da, weil du ja die ganze Zeit von anderen versuchst, Energie zu klauen. Ja. Was soll das? Ja. Wieso machst du das? Weil ich habe ja sonst nichts. Doch. Mich. Ja, sag ich ja. Hey! Was denn? Sei lieb. Sei friedlich. So, wir sind im Kapitel der Kampf um die Macht. Mal sehen, ob es jetzt hier zoroastrisch wird. Zarathustrisch. Was meinen Sie damit? Er holte tief Luft. Mein Aufgabengebiet ist die Erforschung zwischenmenschlicher Gewalt. Wir haben immer gewusst, dass hinter dieser Gewalt das Bestreben steht, den anderen Menschen zu kontrollieren und zu beherrschen. Doch erst vor kurzem haben wir damit begonnen, dieses Phänomen von innen, vom Standpunkt des individuellen Bewusstseins her, zu erforschen. Doch erst vor kurzem, wir haben uns gefragt, was bei einem Menschen geschieht, wenn er den Wunsch verspürt, einen anderen zu kontrollieren, und stellten Folgendes fest. Gar nichts. Ich meine, wenn zwei Individuen in einem Gespräch aufeinandertreffen, also eine ganz alltägliche Situation, dann gibt es zwei mögliche Resultate. Schelle links, Schelle rechts. Ach so, und das dritte wäre, dass abhängig davon, was sich während der Interaktion ereignet, sich der eine der beiden Gesprächsteilnehmer nach der Unterhaltung stärker und einer schwächer fühlt. Ich sah ihn verblüfft an und er schien etwas verlegen, sich gleich so ausführlich zu dem Thema ausgelassen zu haben. Ich bat ihn jedoch fortzufahren. Ja, klassischer Bildungsroman. Deshalb neigen Menschen dazu, eine manipulative Grundhaltung einzunehmen. Egal wie die Situation gelagert ist oder worum es geht, immer sind wir darauf vorbereitet, alle notwendigen Register zu ziehen, um als Sieger aus einer Situation hervorzugehen und unter allen Umständen die Oberhand zu behalten, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Weißt du überhaupt, wo das herkommt mit den Register ziehen? Von der Orgel. Richtig. Guck mal, wie klug ich bin. Ja. Gelingt es uns, unseren Standpunkt durchzusetzen, fühlen wir uns bestärkt. Gelingt es nicht, meinen wir, an Kraft zu verlieren. Mit anderen Worten, wir versuchen nicht, uns gegenseitig zu kontrollieren und auszutricksen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern auch, weil wir in der Kontrolle über andere einen Energieschub erhalten. Ah. Das ist der Grund für die Existenz vieler scheinbar irrationaler Probleme in der Welt, auf individuellem wie nationalem Niveau. Das heißt, der Putin klaut heimlich die Energie von dem Obama. Mit einem... Nee, der hier, wie heißt der? Fluxkompensator vielleicht? Wie heißt der nochmal? Tsatsikos. Wie heißt der Griechentyp? Tsipras. Tsatsiki. Tsipras. Oh Gott, du Rassist. Was denn? Tsipras. Kann sich doch keiner merken. Der klaut Geld. Ja. Von den anderen Ländern. Ja. Und weil die Reichen, also weil die ja den Reichen das Geld nicht wegnehmen und sich auch, glaube ich... Ich glaube, die haben die Kriterien damals nicht erfüllt oder so. Man weiß es nicht. Ja, Bild-Zeitung. Das ist doch deine Lieblingszeitung. Das stimmt. Wenn du lesen würdest, wäre das deine Lieblingszeitung. Ich lese doch hier, Lesestunde. Ah, ja. Das gesamte Universum besteht aus dieser Energie und möglicherweise sind wir in der Lage, nicht nur Pflanzen, sondern auch andere Dinge zu erreichen, wenn wir lernen, mit unserer eigenen Energie umzugehen und sie richtig einzusetzen. Sobald wir Kontrolle über einen anderen Menschen ausüben, eignen wir uns dessen Energie an, wir tanken uns auf Kosten des anderen auf und werden dadurch motiviert. Bla, bla und lass mich hinzufügen, bla. Verstehe. Ja, dann... Wir sind weiter immer noch im Kampf, der Kampf um die Macht. Wenn also da geht's jetzt, da wird Bezug genommen auf irgendeinen Streit. Denk an Sarahs Streit mit dem Wissenschaftler in Wiki Ente. Wenn einer von den beiden als Gewinner hervorgegangen wäre, indem er den anderen überzeugt hätte, dann wäre auch sichtbar geworden, wie die Energie des Verlierers in der des Gewinners aufgeht. Der Verlierer fühlt sich dann ausgelutscht, schwächlich, irgendwie verwirrt. So wie das Mädchen in der peruanischen Familie, lächelte er. Und jetzt auch du. Ja, nun. Gelegentlich erhalten wir von jemandem den Auftrag, eine Situation mitzubestimmen. Damit erhalten wir auch seine Energie, so wie Marjorie dir die ihre überlassen hat. Dann fühlen wir uns gestärkt, doch wie du siehst, hält die Wirkung dieses Geschenks gewöhnlich nicht allzu lange an. Die meisten Menschen, und da schließe ich Marjorie mit ein, sind nicht stark genug, um dauernd Energie abzugeben. Deswegen verwandeln sich die meisten Beziehungen nach einer Weile in Machtkämpfe. Menschen neigen dazu, ihre Energien zu verflechten und dann darüber zu streiten, wer die Energie kontrolliert. Der Verlierer zahlt jedes Mal den Preis. Deine gesamte geistige Kraft war an Jensen übergegangen. Unglücklicherweise findet diese Form psychischer Gewaltanwendung dauernd statt und wird auch oft von eigentlich wohlmeinenden Leuten angewandt. Der Kampf ist die Ursache... Was ist das Scheißproblem? Das heißt ja Celestine. Das heißt ja Himmel. Der kann ja auch super sehen. Fühlt sich auch manchmal so allein? Nein. Gut. Dieser Kampf ist die Ursache jedes menschlichen Konflikts auf allen Ebenen, vom geringfügigen Familienstreit zum Gewerkschaftskonflikt bis hin zum Krieg der Nationen. Stimmt, da geht es nicht um Geld. Nein. Oder Territorium oder sonst was. Zugrunde liegt immer ein tiefes Gefühl der Unsicherheit und der Schwäche, das durch den Diebstahl fremder Energie aufgehoben werden soll. Die Kernaussage der vierten Erkenntnis bestand darin, dass die Welt zwischenmenschlicher Beziehungen ein gewaltiger Wettkampf um Energie und damit um Macht war. Hatten die Menschen die Ursache für diesen Kampf einmal erkannt, würden sie augenblicklich damit beginnen, diesen Konflikt zu überwinden. Wir würden aufhören, weiter um menschliche Energie zu kämpfen, weil wir endlich in der Lage sein würden, unsere Energie aus anderen Quellen zu beziehen. Ich blickte Will an. Worin besteht diese andere Quelle? Fragte ich. Er lächelte, sagte aber kein Wort. Ja. Das ist ja ganz toll. Das nächste Kapitel heißt Die Botschaft der Mystiker. Und da... Ja. Ja. Ist doch ein schönes Motto. So, dann wiederholt er das ja also mit diesem Energiekrieg gebetsmühlenartig. Und so, dann steht hier, was er mir zu sagen versuchte, so vermutete ich, war, dass die bewusste Nahrungsaufnahme als wahrer Sinn hinter dem Ritual religiöser Dankbarkeit stand und dass dadurch eine effektivere Aufnahme der in der Nahrung enthaltenen Energie erfolgte. Doch die Essensaufnahme ist nur der erste Schritt, sagte er. Nachdem die persönliche Energie einmal erhöht worden ist, wird man sensibler für die Energie in allen anderen Dingen. Dann lernt man diese Dinge ohne Nahrung aufzunehmen. Ah, Lichtnahrung. Jeder Gegenstand um uns herum hat Energie in sich. Doch es handelt sich jedes Mal um eine andere Energie. Ja, so kinetische Energie oder Penis-Energie. Deshalb erhöhen bestimmte Orte den Energiehaushalt mehr als andere. Es hängt davon ab, auf welche Weise der eigene Zustand mit der bestehenden Energie zu verbinden ist. Ja, Wovon sonst? Und wie genau macht man das? Das Wichtigste dabei ist die Offenheit, der Wille, sich zu verbinden und einen wahren Sinn für das Schöne zu entwickeln. Ganz wie bei der Sichtung der Energiefelder. Der nächste Schritt führt dahin, dass man tatsächlich das Gefühl hat, sich selber aufzuladen. Also ich habe jetzt inzwischen den Eindruck, dass wir durch sind, dass nichts Neues mehr in der Esoterik für uns ist. Das ist einfach alles das Gleiche. Irgendwann, egal wo, stößt du auf diesen Grund, zugrunde liegenden Kackscheiß mit Energie und Frequenz und Transzendentalität und Verbindung zu allen Seelen und so. Egal, ob dann jetzt die Exponenten, Einhörner, Engel, irgendwelche, was gibt es noch hier, Außerirdische oder so. Ja, aber so das sind. Scheint sich ja ein Teil der Menschheit dann ganz offensichtlich zu wünschen. Ja. Diese Einheit, die ja auch bei den Religiösen immer so zelebriert wird. Aber das ist, warum denken die sich nicht irgendwas aus, was man nicht mit einem Kinderphysikbuch widerlegen kann? Weiß nicht. Ist zu lang, zu anstrengend. Meine Liebe schien immer umfassender zu werden. Der Priester entfernte sich behutsam und beobachtete mich angestrengt. Ich war nackt. Nur mit einem Glas Schwachtau-Erdbeermarmelade bekleidet. Gut, sagte er. Und der Priester sagte, ich hole jetzt gleich mal mein Croissant und dann fange ich an zu dippen. Verstehen Sie, Fräulein? Das ist ja ein Mann. Gut, sagte er. Sie akzeptieren den Zugang der Energie. Ich bemerkte, dass sein Blick ein wenig unscharf war. Woran merken Sie das, fragte ich. Ich kann sehen, dass Ihr Energiefeld zunimmt. Ja, das Energiefeld. Allerdings, es wird immer größer, das Energiefeld. Und mehr Lurchwagen kann ich zu diesem Thema nur sagen. Ich würde sagen, weniger. Wieso? Weil Lurch, ich sag Lurch, nee. Doch, Lurch. Ja. Lurch. Auf jeden Fall. Also erstens mal heißt das Wort Lurch. Lurch. Und ich mag keine Reptilien. Okay. Aber Lurche sind ja auch keine. Ja, ich wollte gerade einwerfen, dass das doch eher Amphibien sind. Ja. Ich finde es ja auch nicht gut, wenn du kleine Säugetiere tötest. Zum Beispiel Spatzen. Denk daran, in welcher Reihenfolge die Erkenntnisse in Erscheinung treten, sagte er. Die erste, so, und jetzt kommen diese Erkenntnisse endlich mal auf. Käsespatzen. Die kann ich gut. Essen. Auch machen. Jetzt kommen endlich mal diese Erkenntnisse aufgelistet. Die erste taucht auf, sobald wir beginnen, die Fügungen um uns herum ernst zu nehmen. Sie sorgen dafür, dass wir die Existenz von etwas Spirituellem wahrnehmen, etwas, das all unserem Streben zugrunde liegt. Die zweite Erkenntnis führt unser Bewusstsein als etwas Reales ein. Wir sind in der Lage zu erkennen, dass unsere Beschäftigung mit materiellen Überlebensfragen, damit wie wir unsere Position im Universum sichern, den Hauptteil unseres Lebens bestimmt. Die Position... Und wie, also wir haben also Einfluss auf unsere Position im Universum. Anker. Und was für einen Einfluss hat das so, wo wir so auf der Erde sind? Energie. Frequenz. Quanten. Einem unbedeutenden Planeten, der seine ewigen Kreise um eine unbedeutende Sonne am Rand einer zufälligen kleinen Galaxie irgendwo zieht. Ha ja, super. Hat, also, das können wir also beeinflussen. Anker. Dass unsere Offenheit eine Art Erwachen darstellt. Etwas, das uns erlauben wird, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Die dritte Erkenntnis liefert einen neuen Blick auf das Leben an sich. Sie definiert das physikalische Universum als pure Energie. Die eine Energie, die irgendwie darauf reagiert, wie wir denken. Und die vierte entlarvt unsere allzu menschliche Tendenz, Energie von anderen zu stehlen, indem wir versuchen, sie zu kontrollieren und ihre Gedanken zu manipulieren. Ein Verbrechen, dessen wir uns schuldig machen, weil wir uns so oft energielos und abgeschnitten fühlen. Energielos. Dieser Mangel an Energie lässt sich selbstverständlich beheben, sobald wir mit einer höheren Energie in Kontakt treten. Seriously? Das ist einfach, weil das gerade eben die ganze Zeit so pling gemacht hat, ne? Deswegen kam jetzt bei dir... Dass du unbedingt... Ja, so nah. Emergency. Das Boot. Techno. Ja, weiter im Text. Das Universum ist in der Lage, uns mit allen notwendigen Dingen zu versorgen, sobald wir uns nur dafür öffnen. Das ist die Enthüllung der fünften Erkenntnis. Und dann geht es darum, das einmal Gesehene Schritt für Schritt in Richtung eines ultimativen Bewusstseins zu entwickeln. Um das zu schaffen, müssen wir lernen, uns bewusst mit Energie aufzuladen. Maximum Backofen-Temperatur. Nur diese Energie. Das Brot. Verstehen Sie? Ja. Ohne das Brot hätte ich sogar noch lustiger gefunden. Was aber dann ergibt das keinen Sinn. Genau, das wäre dann arbiträr und das hätte mich sehr amüsiert. Aber so finde ich es auch lustig. Hebe. Ja. Müssen wir lernen, uns bewusst mit Energie aufzuladen, denn nur diese Energie erzeugt die Fügungen und diese helfen uns dabei, unser neues Bewusstsein auf eine dauerhafte Basis zu stellen. Denk einmal darüber nach. Denk einmal darüber nach. Wenn sich in unserem Leben ein besonderer Glücksfall ereignet, etwas, das unser Leben vorwärts treibt, dann verwirklichen wir uns gewissermaßen und bekommen dabei ein Gefühl dafür, in welche Richtung uns das Schicksal führt. Ah, das Schicksal. Sicher, wir werden den Kontakt wieder verlieren, weil wir es unterwegs mit der Angst zu tun bekommen. Doch dieser neu errichtete Energielevel wird von nun an unsere Grenze darstellen, zu der wir immer wieder einen einfacheren Zugang finden. Wir sind zu einem neuen Menschen geworden und existieren auf einer höheren energetischen Ebene, einer Ebene höherer Schwingungen. Natürlich. Ist dir der Vorgang klar geworden? Wir tanken uns auf, wachsen, tanken und wachsen erneut. Tanken, immer dieses Tanken. Ich mag auch solche Leute nicht, die mal wieder Sprachkritik. Ich mag ja viele von diesen modernen Sprechkonstrukten. Leute, die sagen, ich gehe Sonne tanken, den möchte ich gerne Watschen geben. Ja. Was soll das heißen, tanken? Man kann keine Sonne tanken. Erstens mal haben wir keinen Tank. Und zweitens mal bleibt die Sonne auch nicht gespeichert, wenn man in die Sonne geht. Wieso tanken? Okay, danke. Schelle links, Schelle rechts. Jetzt kommt ein schöner Satz. Oder, ich muss mal... Hallo, ich bin jetzt dran. Ich muss mal ein Sonarium Energie tanken. Oder... Das sagt niemand. Doch. Hautkrebs tanken, sagen die Leute dann vielleicht. Leider nein, leider gar nicht. So. So treiben wir Menschen die Evolution des Universums zu immer höheren Schwingungen. Ja, natürlich. So, die sechste Erkenntnis. Jeder muss seine eigene Art und Weise, andere zu kontrollieren, erkennen. Dieses Muster wiederholen wir wieder. Blablabla. Entgegen vielfacher Auffassung möchte ich sagen, man muss einen Scheiß. Einen Scheiß muss man. Die Lösung liegt darin, uns zu vergegenwärtigen, welche Kontrollmechanismen wir in der Kindheit ausübten, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, um die Energie in unsere Richtung zu lenken. Denn genau an dem Punkt hängen wir fest. Dieses Muster wiederholen wir wieder und wieder. Ich nenne es unser unterbewusstes Kontrolldrama. Das werde ich nachher runterpitchen, weil es so cool ist. Wieso? Ja, weil es cool ist, wenn ich dann sage... Kontrolldrama. Ja, Google kennt über 500.000 Hits zu Energietanken. Mhm. Inakzeptabel. Ja, so, die Klärung der Vergangenheit. Ja, dann sagt er dem die ganze Zeit, dein Kontrolldrama... Du Arschgesicht, dein Kontrolldrama. Dein Kontrolldrama. Er holte tief Luft. Es gibt nur einen einzigen Weg. Jeder von uns muss in seine Kindheit und zu den Ereignissen in seiner Familie zurückkehren und sich darüber klar werden, was dort geschehen ist. Was heißt denn immer dieses Müssen? Man muss gar nichts. Ja, da regt er sich immer auf über alles. Was soll das da überhaupt für ein Komet sein? Ach so. Harley. Sind wir uns dann einmal unseres Kontrolldramas bewusst, können wir uns um eine höhere Wahrheit unserer Familien kümmern, die sozusagen als Silberstreifen hinter unseren energetischen Konflikten liegt. Danke. Haben wir diese Wahrheit einmal gefunden, kann sie uns unser ganzes Leben mit Energie füllen, denn die Wahrheit verrät uns, wer wir sind, auf welchem Weg wir gehen und auch, was wir tun. Sie kacken gerade. So, also so Familien, bla bla. Okay, es ist irgendwie verstörend, dass du dazu affirmativ nickst. Ja, der Energiefluss tritt ein. Sind Sie sicher? Sobald Sie mit der Energie verbunden sind, haben Gedanken oftmals andere Erscheinungsformen. Ich sah ihn verwirrt an. Die Worte, die Sie gewöhnlich in Ihren Kopf zwingen, um Ereignisse mit Hilfe der Logik zu kontrollieren, versiegen, sobald Sie Ihr Kontrolldrama aufgegeben haben. Während Sie sich mit Energie auftanken, manifestieren sich Gedanken einer anderen, die müssen aufhören, tanken zu sagen, höheren Qualität in Ihrem Bewusstsein. Hierbei handelt es sich um Ihre Intuitionen. Sie mögen fremdartig erscheinen und halten sich meistens im Hinterkopf auf, doch ab und an erscheinen sie in Form eines Tagtraumes oder einer Minivision. Sie kommen auf direktem Wege, um sie anzuleiten. Ja, also du sollst immer deiner Intuition folgen. Ja. Ich wollte dir noch eines sagen, begann Sanchez. Vergiss nicht, unterwegs so oft wie möglich zu halten und dich mit der Energie zu verbinden. Ja, das kann man ja auch verstehen. Hältst du an, sagst du, hallo, Energie. Energie. Versuche, erfüllt und voller Liebe zu bleiben. Hast du diesen Zustand einmal erreicht, kann nichts und niemand dir mehr Energie abziehen, als du imstande bist zu ersetzen. Um genau zu sein, schafft die Energie, die du abgibst, eine Art Strömung, die dafür sorgt, dass du ebenso viel Energie wieder aufnimmst. Ist klar, ne? Ergibt ja auch Sinn. Du brauchst keine Angst zu haben, leer zu laufen. Doch musst du dir dieses Vorganges die ganze Zeit bewusst bleiben, sonst funktioniert er nicht. Das gilt in verstärktem Maße, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. Bewusstsein. Ja, so, also wie viel wollen wir aus dem Buch noch machen? Ja, ich lese jetzt noch irgendwie. Wir sind jetzt bei der Energiefluss. So eine Punchline. Pablo erklärte mir, dass wir träumten, um zu erfahren, was uns im Leben fehlt. Oh, die interpersonelle Ethik. Wenn die wüssten, was ich träume, dann würden die diesen Satz nochmal überdenken. Als was sollen wir Kinder sehen, frage ich. Als das, was sie wirklich sind. Endpunkte der Evolution. Wow, das ist ein Anwärter für den dümmsten Satz, den ich jemals gelesen habe. Das ist so dumm und so falsch, dass mir fast die Worte fehlen. Fast. Denn das kann... Warum sollen ausgerechnet Kinder Endpunkte der Evolution sein? Ist so. Warum? Ist halt einfach so. So dummes Quatsch. Die Evolution kann keinen Endpunkt haben, per Definition. Und wenn eins auf der Welt kein Jazz ist, dann Pilze. Und ja, im gleichen Maße sind Kinder nicht Endpunkte der Evolution. Ich mag ja manche Pilze. Ja. Bei unserer Hochzeit gab es ja leckeren Pilz auch zur Vorspeise. Kräuterseibling gab es da doch. Um sich, ja, weil der Saibling ja auch ein Pilz ist. Ja. Mhm, genau. Guck doch nach. Der hat auch keine Flossen und schwimmt auch nicht in einem Gewässer. Saibling. Guck mal nach, ich bin jetzt verwirrt. Ja. Bei uns gab es keinen Fisch auf der Hochzeit. Es gibt keinen Fisch. Auf Hawaii. Saitling ist eine Wurst. Nein, da, ein Pilz. Der erste. Das erste Bild. Würstchen, Saitling. Nein, das Bild. Das erste Bild. Naturdarm. Okay, das ist kein Bild. Das da. Willst du mich verarschen? Hast du den Scheißpilz da nicht gesehen? Ich flippe aus hier. Ja, das scheint mir auch der Grund zu sein für deine unüberlegten Äußerungen. Bop, bop, bop. Kannst du das mal bitte mit der Evolution erläutern? Endpunkte der Evolution, da gibt es nichts zu erläutern. Die hat keine Enden. Nein, ich meine das, was der damit erläutert. Ja. Um sich entwickeln zu können, bedürfen sie unserer konstanten und bedingungslosen Aufmerksamkeit. Das Schlimmste, was man mit Kindern anstellen kann, ist, ihnen die Energie abzuziehen, indem man sie korrigiert. Das ist falsch. Deutlich schlimmer ist es, wenn man den Kindern die Haut abzieht. Nur mal so als kleiner Hinweis aus der Realität. Dadurch werden Kontrolldärme geschaffen, wie Sie sicher bereits wissen. Diese erlernten Manipulationen von Seiten des Kindes können vermieden werden, indem wir Erwachsenen ihnen benötigte Energie zur Verfügung stellen, egal in welcher Situation. Deshalb sollten Kinder grundsätzlich in Unterhaltungen mit einbezogen werden, besonders wenn man sie selbst Gegenstand der Unterhaltung sind. Ja, das ist, der hat keine Kinder, sonst wüsste der, dass das einfach nur mal Pferdescheiße ist. Wie schön er sich das? Das sind dann diese Mütter mit so diesen dörsigen Blagen so auf dem Spielplatz, die so da Bagger, Auto und Schippe oder sowas sagen können, wie soll man mit denen unterhalten? Wenn man dann sagt, so, man denkt gerade nach, sagen wir mal, über den freien Willen. Mhm. Und sagt so, hör mal, Kevin, Laszlo, komm doch mal her, lass doch mal die Schippe liegen. Findest du, dass wir in einer deterministischen Welt leben? Und wenn ja, gibt es eine Kompatibilität mit freiem Willen oder nein? Bagger! Ja. Oder wenn man sagt so, soll die Mama dir mal die Jacke anziehen? Soll die Mama dir mal die Jacke anziehen? Soll die Mama dir mal die Jacke anziehen? Was soll der sagen? Ja, weißt du was, Hildegard, das ist eine super Idee. Zieh mir doch mal die Jacke an, aber nicht die mit dem Futter, die trägt zu Hause. Ja. Was fällt denen ein? Ja. Deshalb sollen Kindergründe mit einbezogen werden, besonders wenn sie selbst Gegenstand der Unterhaltung sind. Zum Beispiel wie, und? Kann er schon sprechen? Was soll der dazu sagen? Da. Nein, ich sage einfach nur nichts, um euch abzufacken, ihr Loser. Oder wie man ja fälschlicherweise über Einstein kolportiert, der ja erst mit 4 gesprochen haben soll, und zwar das Erste, was er gesagt hat, ist, die Suppe ist viel zu kalt. Und als man ihn dann gefragt hat, warum er bis dahin noch nichts gesagt hat, ja, bisher war alles in vorzüglichster Ordnung. Ich glaube, dass da sogar irgendwelche amerikanischen Biografen drauf reingefallen sind. Trottel. Naja. Ja. Und man sollte nie für mehr Kinder Verantwortung übernehmen, als man imstande ist, Aufmerksamkeit zu gewähren. Ja, also kommt man ja auch oft in die Verlegenheit. Mhm. Das alles soll in dem Manuskript stehen, fragte ich. Ja, sagte sie. Und besonders betont wird die Anzahl der Familie, der Kinder pro Familia. Ich war verwirrt. Weshalb sollte die Anzahl der Kinder von so großer Wichtigkeit sein? Sie warf mir einen schnellen Blick zu und konzentrierte sich dann wieder auf die Straße. Weil jeder Erwachsene sich lediglich auf ein Kind zur selben Zeit konzentrieren kann, sind die Kinder in der Überzahl, werden die Erwachsenen schlichtweg von den Kindern überfordert und sind nicht länger in der Lage, die Kinder mit ausreichend Energie zu versorgen. Die Kinder fangen dann an, sich um die zur Verfügung stehende Zeit der Erwachsenen zu streiten. Rivalität unter Geschwistern, sagte ich. Ja, aber laut Manuskript ist das Problem von größerer Bedeutung, als die Leute gemeinhin annehmen. Erwachsene neigen oft dazu, große Familien und das gemeinsame Aufwachsen ihrer Kinder zu idealisieren. Doch Kinder sollten sich die Welt von Erwachsenen und nicht von anderen Kindern erklären lassen. In allzu vielen Kulturen haben sich Kinder bereits in Banden organisiert. Das Manuskript behauptet, dass die Menschheit langsam begreifen wird, dass sie keine Kinder mehr in die Welt setzen kann, um die sich nicht mindestens ein Erwachsener verantwortungsvoll kümmert. Also Kinder dürfen keine Freunde haben. Ein Kindpolitik, gar nicht so dumm. Ja, doch, eigentlich schon. Nein, eigentlich nicht. Doch. Nein. Doch, nein. Doch, nein. Doch. Ich bin froh, dass ich meine Geschwister habe. Ja, und das ist ja auch so wichtig angesichts der Zahl der Menschen, dass wir noch mehr Menschen bekommen. Ja. Richtig. Also hier wieder dieser ganze Scheiß, Energie, Energiezufuhr, Glück, Universum, Gefühl. Ah, der Grund für unsere Abhängigkeit von Angehörigen des anderen Geschlechts besteht in unserem Unvermögen, die sexuelle Energie des eigenen anderen Geschlechts in uns selbst zu entwickeln. Mhm, deswegen gibt es auch keine Homosexuellen. Mhm. Nehmen wir als Beispiel ein weibliches Kind. Alle kleinen Mädchen wissen, dass ihr erster Integrationsversuch männliche Energien in der starken Empfindung für den Vater besteht. Das Mädchen möchte, dass er möglichst nah und möglichst oft bei ihr ist. Das Manuskript erklärt diesen Wunsch vor allem mit dem Verlangen nach männlicher Energie, denn diese komplettiert ihre weibliche Seite. Aus der männlichen Energie bezieht sie Hochgefühle und ein erstes Empfinden der Vollständigkeit. Fälschlicherweise nimmt sie an, dass der einzige Weg zu dieser Energie über ihre Sexualität verläuft und sie versucht, den Vater zu besitzen und dafür zu sorgen, dass er dauernd körperlich anwesend ist. Ja, ja. Das hier ist das, was man als Clowns-Shoe-Fucking-Moonshine bezeichnen könnte. Also, ich lese jetzt den letzten Absatz. Die Beamten hatten uns fast erreicht. Ich denke, dass sie jetzt freigelassen werden. Es könnte sein, dass sie der Einzige sind, der Gelegenheit haben wird, danach zu suchen. Die Männer unterbrachen unsanft unsere Unterhaltung und führten mich in Richtung des Bürogebäudes. Pater Karl lächelte und winkte mir zu. Er sagte noch etwas, doch ich vermochte nicht mehr zuzuhören. Bei der Erwähnung der 10. Erkenntnis hatte ich automatisch an Charlene denken müssen. Weshalb dachte ich gerade jetzt an sie? Was hatte sie mit der 10. Erkenntnis zu tun? Die beiden Männer bestanden darauf, dass ich meine wenigen Habseligkeiten packte und ihnen zunächst zur Botschaft und dann in ein bereitstehendes Regierungsfahrzeug folgte. Damit wurde ich direkt zum Flughafen gebracht und dort in ein Flugzeug gesetzt. Einer der Männer lächelte mich schwach an und musterte mich durch seine dicken Brillengläser. Als er mir meinen Reisepass und ein Ticket in die Vereinigten Staaten überreichte, verschwand sein Lächeln. Mit starkem peruanischem Akzent bat er mich, niemals wieder einen Fuß auf peruanischen Boden zu setzen. Niemals. Auf jeden Fall nicht vor nächster Woche. Ja, so, das waren also die Prophezeiungen von Celestine. Eigentlich sind es ja nur 9. Ja, aber es war ja schon von der 10. Erscheinung Prophezeiung die Rede. Und das deswegen bietet sich jetzt auch an, dass wir gleich unser zweites Buch noch zur Verfügung haben. Das uns unser Treuix Hörix Michael S. Punkt. In weiser Voraussicht gleich mit in seinen schweren Karton gepackt hat. Ja. Doch kurz zu etwas völlig anderem. Wir haben nämlich einen Namen zu singen für die gute alte Frauke Nicholson aus dem Twitter-Universum. Mhm. Ja, was bietet sich denn da an für ein Liedchen? Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch einfach Mad Eagle singen, weil das fand ich irgendwie schöner. Oder beides. Die kleine Nachtmusik. Na, das ist abgegriffen. Das deutsche Requiem will ich jetzt aber nicht singen, da muss ich nur wieder weinen. Na dann, wie wäre es mit Wir essen so gerne. Frauke Nicholson. Wir essen so gerne. Frauke Nicholson und ein Mad Eagle. So, Name gesungen, Wünsche erledigt. Yay. So, wir haben jetzt also das Handbuch der 10. Prophezeiung von Celestine. Celestine oder Celestine. Der Mann twittert nebenher. Ich weiß nicht, wieso er das jetzt neuerdings unbedingt machen möchte. Nicht, dass ich das gerade eben umfänglich erklärt hätte, warum ich das mache. Ja, aber wir haben ja jetzt alle Wünsche erfüllt. Ja, aber vielleicht ergeben sich ja noch neue Wünsche. Dies in Erfahrung zu bringen, ist der Zweck und Sinn der Handlung, die ich soeben vollzog. Follower haben wir denn inzwischen da? 1000. Also ja. So. Gut. So, das Handbuch der 10. Prophezeiung von Celestine. Das ist übrigens auch von James Hetfield geschrieben. Und von Carol Adrian oder Carol Adrienne oder whatever. So. Das ist die auch in der Band? Ich glaube schon. Die ist am Bass jetzt seit neuestem. Ja. So, das ist so auberginenfarben, das Buch. Und da steht dann also in weiß und gelb dieses ganze Zeug drauf. Und diesmal ist, dann steht da drunter vom alltäglichen Umgang mit der 10. Erkenntnis. Denn die wird ja jetzt thematisiert. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen praxistauglich ist. Ja, ich habe das schon aufgeschlagen und das Wort DNA entdeckt. Oh, natürlich. Wir machen das. Beim nächsten Mal haben wir so eine Shitliste, wo man Buzzwords abhakt und dann vergeben wir irgendwie für die ab dann gelesenen Büchern einen Preis für die größte Menge von Trottelwörtern. Ja, so. Dann haben wir darunter wieder so ein komisches Zeichen. Weil nein, das ist dasselbe Zeichen, nur etwas weiter aufgespreizt. Oh, doch. Nee, ist es nicht. Doch, ist es wohl. Nein, ja. Das hier dreht sich nach oben, das hier dreht sich nach unten. Ja, deswegen ja, weiter aufgespreizt. Nein, nicht weiter aufgespreizt. Du erzählst Mist. Nein. Das dreht sich nach rechts und das dreht sich nach links. Dies ist falsch. Das ist richtig. Dies ist falsch. Hast du keine Augen im Kopf? Du solltest angesichts deiner Herkunft vielleicht ein bisschen kürzer treten. Und hier auch, das geht nach unten und das geht nach oben. Das nicht einfach falsch, was du da sagst. Genau, es gibt überhaupt keine Ähnlichkeit. So ist es. Richtig. So, Klappentext. Das ist übrigens ein Softcover-Buch, auch im Heine Verlag erschienen. Was haben die nur für Probleme? Ich dachte ja mal, dass im Heine Verlag, wieso sind da gleich zwei Lesezeichen drin? Das eine im einen Buch, das andere im anderen Buch. So, nee, das war auch in dem drin. Mm-mm. Ja. Ja. Du sollst jetzt nicht das Buch durchblättern, sondern den Klappentext lesen. Du hast auch schon durchgeblättert. Ich habe nur DNA gesehen, als ich auf Seite 32 oder so 33 stand. Ich sehe Eule und Dunkelheit. Eule. Die 10. Prophezeiung und ihre Anwendung im Alltag. Für die Leserschaft und die Studiengruppen, die wie wir zum Beispiel sich weltweit zu den Celestine-Prophezeiungen gebildet haben, hat James Hetfield ein Erfahrungs- und Arbeitsprogramm entwickelt, das er jetzt auch den praktischen Umgang mit der 10. Prophezeiung ausgedehnt hat. Mit seiner Hilfe lassen sich die Erkenntnisse von Celestine im Alltag erfahren und anwenden. Ich meine, du kannst die Prophezeiungen nach der schwarzen Prophezeiung ja eigentlich nicht mehr lesen. Nee, das, nein. Das ist einfach nein. Nicht cool. Aber es hätte wenigstens Gerechtigkeit für alle geben können. Ja. Das war leider nicht der Fall. Nein. Das war sogar so wenig der Fall, dass man besser mal den Blitz geritten hätte, als sich als Meister der Puppen zu gerieren. Ja, und das aber auch egal, wo man hingekommen ist. Ja. Heiliger Ärger. Die Anleitungen und praktischen Übungen zum Umgang mit der 10. Prophezeiung erlauben einen besonderen Zugang zur Entdeckung der eigenen karmischen Bestimmung, zur Interpretation von Träumen und Zeichen, die uns an unseren ursprünglichen Lebensplan erinnern und zur Wiederherstellung und Verbesserung des eigenen Energiepotenzials. Ah, geil. Ah, Energie ist noch nicht buzzwordy genug. Energiepotenzial. Ja, genau. Aber war nicht auch Karma gerade? Was ist denn, was soll denn, in der, das ergibt noch nicht mal das Wortsinn. Nein. Was ist denn? Seit 1994 haben über 30 Trilliarden Menschen aus James Hetfields Metall-Celestinen-Büchern ein neues Weltbild gewonnen und mit ihrer Hilfe begonnen, sich auf die großen Veränderungen vorzubereiten, die uns natürlich mit der Jahrtausendwende erwarten. Lass mich das kurz kommentieren. Ja, wir haben hier auch eine Einteilung für den Lesefuchs vom Heine Verlag, falls man noch nicht weiß, wo man das Ding hinstellen soll. Esoterisches Wissen und Einweihungsliteratur. Ah. Ja, besser. Weil, ist nicht Esoterik, heißt das nicht auch sowas wie irgendwie die Eingeweihten, also die Inneren, der innere Zirkel. Ich glaube, das irgendwie da, so ist das so in der Art. Kugelgerät. So, gucken wir mal das Inhaltsverzeichnis an. So, es gibt da verschiedene große Teile. Also, das Ding ist 96 erschienen und in Deutsch 97. Oh, guck mal, da gab es schon Internet. Ja, www.heine.de. Ja, so, also hier gibt es wie viele große Teile? Es gibt 4 große Teile. Nein, 6. Die heißen die Schwelle, Geheimnis, Rückschau auf den Weg, in der Dunkelheit, richtig handeln und die Schließung des Kreises. Diese Unterkapitel heißen dann das große Bild, die Vision offen halten, kein RX außer dem Prozess, Kohorten und Fügungen. Übung, Intention und so weiter. Klingt, also, ich fange jetzt einfach mal von vorne an. So, James Hetfield hat eine Einleitung geschrieben. Alles, was ich nach dem schwarzen Album gemacht habe, würde ich gerne in die Tonne kloppen. Ah nein, da steht denn, was. Denn alles, was danach kam, war bekanntlich. Wer das jetzt schon verstanden hat, ist gut. Ja. Das vorliegende Buch soll Hintergrundinformationen und zusätzliche Ideen zu der 10. Prophezeiung von Celestine liefern. Wenn es tatsächlich zutrifft, dass es sich bei den Prophezeiungen von Celestine um archetypische, in unserer Psychologie verankerte Einsichten handelt, besteht unsere Mission lediglich darin, die Nachricht zu verbreiten und, so es uns möglich ist, ein Forum für einen offenen und ehrlichen Diskurs über die individuelle und gegenwärtige spirituelle Erfahrung zu schaffen. Schon habe ich keine Lust mehr. Beim Lesen dieses Buches werden Sie feststellen, dass dieser Dialog über Spiritualität bereits auf der ganzen Welt stattfindet. Ja, nicht nur auf der halben Welt oder auf einem Viertel der Welt, sondern auf der ganzen Welt. Ja. Es gibt keinen Ort, an dem das nicht stattfindet. Ist es. Nicht nur keinen Ort auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Ja. Über das der James Hetfield ja bekanntlich alles weiß. Und zwar vom Adriano Celentano, der dem das gechannelt hat. Ja. Aus Azzurro. Was übrigens blau bedeutet, so wie der Himmel. Zufall? Auf keinen Fall. Mir wurde mehrfach angetragen, ich könne nicht singen. Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das fragt in dieser Sekunde auch der User Dragon Carcass Claudi singt. Und zwar ist das der User oder die Userin, die berechtigterweise bereits das Singen von Claudia zu fürchten gelernt hat. Ich könnte jetzt zur Strafe was singen. Das wäre für uns alle schlechter, deswegen lieber lesen. Stop in the name of love before you break my heart. Hey, was machst du? machst du? Ich versuche mit meinen Händen die Mikrofone abzuschirmen, damit uns das Aufnahmegerät nicht wegen seelischer Grausamkeit verklagt. Ich kann in Wirklichkeit singen. Beweise? Mein Soundcloud-Account. An dieser Stelle eine Verbraucherwarnung. Falls Sie diesen Account besuchen, tun Sie das auf eigene Gefahr. Jegliche Schäden an Gehirn, Herz, Nerven, Niere und Prostata haben Sie sich selber zuzuschreiben. Sie waren gewarnt. Ja, ja. Jetzt tun wir nicht so. Ich kann voll gut singen. Ja. Die Sonne ist kalt. Muss man wissen. Ja. Und schon wieder einen Leserwunsch erfüllt. Hörigswunsch erfüllt. Ja, ja. Erinnerst du dich nicht an diese gute Stelle? Doch, natürlich. Aber das muss man anders betonen. Die Sonne ist kalt. Mit so einem, derjenige, der das immer gesagt hat, das muss man wissen, hat immer so ein angeknacktes K gemacht. Mhm. Die Sonne ist kalt. Auch das T war ganz merkwürdig. Gut. So. Muss man wissen. Hier und wer heute. Weiß das? Wieder keiner. Hier und heute in den letzten Tagen des 20. Jahrhunderts und des zweiten Millenniums machen wir weniger neue Erfahrungen, als dass wir Erfahrungen ernst nehmen, die wir bisher einfach abgetan oder als unerklärlich angenommen hatten. Wir befinden uns an einem wichtigen Punkt der menschlichen Geschichte, 1996. Ja, das habe ich als Kind als mein Lieblingsjahr deklariert. Da bin ich 8 geworden, war in der 2. Klasse. Das fand ich voll gut. Schön. Die alte, noch auf dem Newton'schen Modell basierende Auffassung von dieser Welt als einer großen unter rein materialistischen, Klammer auf, ohne Wunder, Klammer zu, Gesichtspunkten operierenden Maschine, weicht jetzt zunehmend einer neuen Weltsicht, die sich verstärkt auf individuelle Erfahrungen dahingehend beruft, dass diese Welt weitaus mehr ist als bisher angenommen. Wir haben damit begonnen, das Universum als einen intelligenten und spirituellen Ort zu begreifen, wo das menschliche Bewusstsein gelegen hat zum Wachsen, sich durch Intuition und Synchronizität leiten lassen kann und jeder daran erinnert wird, mit welcher ursprünglichen Vision er einmal auf die Welt gekommen ist. Guck da, das ist ein Pilz. Deine Mutter ist ein Pilz. Nein, meine Mutter ist eine sehr liebe Frau. Mut zur Erfahrung und zur Kommunikation des Erfahrenen sind die wichtigsten Ingredienzen. Mhm. Wird ja auch gerne mal Ingredienzien geschrieben, diesmal nicht, zu diesem weltweiten Erwachen, da wir nun nur so imstande sind, uns gegenseitig von der Richtigkeit und Wiederholbarkeit unserer Erfahrungen zu überzeugen. Ging es in den ersten neuen Erkenntnissen vor allem noch darum, sich selbst nicht im Weg zu stehen und Anschluss an einen Fluss von erhöhter feinstofflicher Vibration und planetarer Evolution zu finden? Okay, kannst du es wegmachen? Ich will den Satz nochmal vorlesen. Ging es in den ersten neuen Erkenntnissen noch vor allem darum, sich selbst nicht im Weg zu stehen und Anschluss an einen Fluss von erhöhter feinstofflicher Vibration und planetarer Evolution zu finden? So geht es in der 10. Erkenntnis darum, die Macht von und Kraft göttlicher Intention zu verstehen, die natürlich, den ganzen Vorgang steuert. Also man könnte sagen, der gute alte James Hetfield hat nochmal eine ordentliche Schippe Backo-Kohle zugelegt. Ja, so ist es. Und in den 5. Gang seines Trottelraumschiffs geschaltet. Warum ist da ein Adler? Was? Adlergeist. Aha, die Kapitel haben also ein Word-Icon-Bildchen. Da steht dann immer Adler das darunter. Das heißt Word, nee, Clip-Art. Genau, Clip-Art und da stimmt darunter Adlergeist. Zitat, bei der 10. Erkenntnis geht es darum, den Inhalt dieses vollständigen Bewusstseins, die Wahrnehmung mysteriöser Fügungen, das wachsende spirituelle Bewusstsein auf der Erde, das Verschwinden der Menschen durch die 9. Erkenntnis aus der höheren Perspektive einer anderen Dimension zu begreifen. Was? Damit wir verstehen können, weshalb diese Transformation stattfindet und wir somit unsere Aufgabe auf dem Planeten besser erfüllen können. Außerdem ist es stets ratsam, genügend Klopapier mitzunehmen. Das war original aus der 10. Prophezeiung von Celestine. Ja. Schön. Schön. So. Nee, schön. Die Vision offen halten. Damit fängt das Ganze an. Für Wesen wie Jesus von Nazareth, Mohammed und Gautama Buddha ist die Kapazität ihrer Offenheit für eine Weltvision bereits Teil ihrer Bewerbungsunterlagen. Mit ihren Tugenden, Erfahrungen und Fähigkeiten gehören sie bei jedem Vorstellungsgespräch zu den aussichtsreichen Kandidaten und werden mühelos jeden auf der Welt ausgeschriebenen Posten erhalten. Und die Erde ist hohl. Wer weiß das? Wieder keiner. Also dann wird der Buddha jetzt Post-Obermeister. Witziger wäre ja, wenn der von der Mafia ins Hafenbecken geworfen worden wäre. Wieso? Naja, dann wäre Buddha bei die Fische. Spitzenwitz. Sowas hauen wir einfach mal raus. Einfach kostet so. Keinen Cent Swish. Extra. Bazinga. Dieses Buch wendet sich an uns, die Übrigen. Vor nicht allzu langer Zeit meldete sich ein Mann aus einer Gruppe, die sich mit dem Studium der Erkenntnisse von Celestine beschäftigte und erkundigte sich danach, wie er die dort enthaltenen Informationen in der wirklichen Welt anwenden könnte. Zitat. Ich habe andere Arbeitsgruppen besucht und mit den Teilnehmern gesprochen und alle waren gleichermaßen enthusiastisch. Wie aber können wir diesen Enthusiasmus im Alltag bewahren, wo uns jeder zu Recht sagt, dass wir total verrückt sind? Er erklärte weiter, dass er des Redens über sich selbst müde sei und sich mehr in weltliche Belange involvieren wollte, wusste jedoch nicht, wie er das am besten tun sollte. Dieser Mann verlieh einer Frage Ausdruck, die jeden von uns beschäftigt. Ja, stimmt. Mich auch. Wir müssen uns diese Frage stellen. Ich finde es einfach nur unglaublich, dass es diese Werbung im Internet noch gibt. Das ist aus der Zeit, als ich noch, damals 86, als die Welt noch in Ordnung war und ich noch Werbung sah, da war das die Werbung für... Ja, das ist nicht von 86, ich kenne das auch noch. Unglaublich. Als Kind habe ich das auch oft gesehen. So. Stufen des Bewusstseins. Gemeinsam mit den neuen Erkenntnissen von Celestine handelt es sich auch bei der 10. Erkenntnis um einen Ausdruck für eine Bewusstseinsstufe. Nach dem Studium der... Ich glaube, das ist die Stimme von Wolfgang Völz. Ja, ich weiß nicht, wer das sein soll. Das ist nicht der Schauspieler, aber ich glaube, das ist seine Stimme. Ja. So. Also ich weiß nicht, was kein RX außer dem Prozess heißen soll. Ja, Jedes Kind im Geburtstagsinterview auf seiner Wenn man mich laufen sieht, kann man sagen, ja. So komisch ist das. Ja? Ja. Rausgefunden. Tipptopp. Also so Stufe des Bewusstseins, das ist also eine höhere Bewusstseinsstufe. Jetzt kommen wir mit, was wäre wenn? Was wäre, wenn Ihnen jemand versichern würde, dass Sie den Sinn Ihres Lebens bereits gefunden haben und dass Sie sich bereits mitten in einem Kontinuum bewusster Energie befinden? Schlecht, ganz schlecht. Welches sich sinnvoll um Sie herum entfaltet? Was wäre, wenn Sie ohne den geringsten Zweifel wüssten, dass Sie nicht allein sind, nicht im metaphorischen Sinne, sondern allen Ernstes nicht allein? Was wäre, wenn Sie wüssten, dass es keine Unfälle gibt, dass überall um Sie herum wichtige Informationen auf Sie warten, die Sie erkennen können oder auch nicht? Wie würden Sie Ihr Leben verändern, wenn Sie wüssten, dass Sie nicht aufhören zu existieren, sobald Ihr Körper stirbt? Ja, Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie durch eine nicht anzweifelbare eigene Erfahrung begriffen hätten, dass Menschen lediglich eine einzige Ebene in einem vielschichtigen Universum intelligenter und bewusster Wesen darstellen? Hätten Sie Angst? Wären Sie ein wenig bescheidener oder aufgewühlt, tief verbunden mit einer Quelle, von deren Existenz Sie im Innersten immer gewusst haben? Diese Honks lesen doch den Scheiß selber. Die lesen doch selber diese Spacko-Bücher. Mhm. Wieso denken die, dann kommen die dann auf die Idee, warte mal, ich schreibe das alles auch nochmal genau so auf. Eine nicht anzweifelbare eigene Erfahrung finde ich viel besser. So, das gefällt mir einfach sehr gut. Das kann man doch nicht machen. Menschen mit Nahtoderfahrungen, Kontakt mit Verstorbenen, Erscheinung von Engeln, Heiligen und Wesen, die außerirdisch scheinen, berichten einstimmig von solchen Gefühlen. Ja, genau, das meine ich. Ich persönlich finde ja, dass der scheiß Putin mal eine NATO-Erfahrung machen soll. Aber verstehst du, das ist hier nicht anzweifelbare eigene Erfahrung. Scheiße. Man muss immer auch an dem zweifeln können, was man selber erfährt. Ich weiß nicht, wo der Mann jetzt hinläuft. Wo ist mein Glas? Weiß ich doch nicht. Ich habe mit deinem Glas nichts gemacht. Ja. Da ist noch Getränk drin. Schnell austrinken, jetzt damit du dir was Neues holen kannst. Super. So, gut. Die 10. Erkenntnis spiegelt das Bewusstsein, dass wir weder allein sind, noch der Mittelpunkt des Universums. Ja, dazu muss man keine Erkenntnisse von James Hetfield haben. Auf dieser Bewusstseinsstufe wissen wir ebenfalls, dass wir hierher gekommen sind, um eine Mission zu erfüllen. Ich erinnere mich jetzt, mein Leben hat einen höheren Sinn. Dieser Sinn mag Ihnen manchmal entgleiten oder wie ein Name auf der Zunge liegen, an den man sich früher oder später erinnern wird. Und doch reicht das Verständnis über diese vage Erinnerung aus, um synchronistische Ereignisse einzuleiten, die Sie auf die nächste Person in Ihrem Leben zuführen, von der wiederum Sie die nächste für Sie wichtige Botschaft erhalten werden. Möglicherweise sind Sie jemand, der keine außergewöhnlichen Berichte aus spirituellen Bereichen zu berichten hat oder keinen Kontakt mit einer Seelengruppe verspürt. Vielleicht ist Ihr Kind niemals freischwebend über dem Grand Canyon aus höchster Lebensgefahr gerettet worden, obwohl es dort dem sicheren Tod entgegensah. Ach, das gibt's doch nicht. Joan Wester Anderson, Autorin zweier Bücher über Engel und Wunder, berichtet von den Erlebnissen einer Mutter, deren Tochter mit Freunden zum Zelten gegangen war. Eines Abends hatte sie eine Vorahnung, dass ihre Tochter in Schwierigkeiten geraten sei und hörte sie spontan die Worte sagen: »Lieber Gott, schick sofort Hilfe!« Als ihre Tochter zurückkam, berichtete sie, dass sie von einer Klippe in den Abgrund gestürzt und für kurze Zeit auf einem Felsvorsprung, der kleiner war als ihr eigener Fuß, hängen geblieben war, bevor jemand sie an den Armen zu fassen bekam und sie auf festem Boden ziehen konnte. Vielleicht haben Sie bereits Berichte von Menschen mit Nahtoderfahrungen gehört, die einen Lichttunnel betraten und dort leuchtenden Wesen begegnen, die eine solch starke Liebe ausstrahlten, dass sie dort bleiben und ihr irdisches Leben hinter sich lassen wollten. Selbst wenn Sie diese außerdimensionalen Kontakte noch nicht am eigenen Leib erfahren haben, so gibt es doch unzählige Berichte von Personen, die derartige Begegnungen mit anderen Ebenen menschlicher Existenz hatten. Das bedeutet, dass Sie durch das, was der Biologe Rupert Sheldrake, ach, den hatten wir doch auch mal, oder nicht, ein morphogenetisches Feld nennt, ebenfalls Teil dieser Erfahrungen sind. Warum können die sich nicht damit bescheiden, die Physiker abzufacken mit Clowns-Show-Physik? Warum müssen die auch immer die Biologie mit in den Dreck ziehen? Einschub, Deepak Chopra. Oh! Von hier. Bitte an Dix Hörix. Ich will von dieser verdammten Flitzpiepe will ich unbedingt mal was lesen. Das ist einer, den habe ich auch auf meiner Shitliste ganz oben. Das ist so ein ganz fieser Patron. Der ist kotzenreich, ja, und macht immer so einen auf. Ja, ich ruhe in mir. Das hält mich aber nicht davon ab, Deepak Chopra Klopapier zu verkaufen und Deepak Chopra Medaillen, auf denen Deepak Chopra Bildchen drauf sind und Deepak Chopra Schokoriegel für ein ausgeglichenes Karma. Das kostet auch nur 1.000 oder 4.000 Deepak Chopra Dollar. So ist es. Den würde ich wirklich gerne mal. Der hat auch, glaube ich, diverse Bücher verbrochen. Ja, hier zum Beispiel Quantum. Die sind auch unlesbar sind die auch. Ja, also das Buch, aus dem dieses Zitat stammt, heißt Quantum Healing, Exploring the Frontiers of Mind-Body-Medicine. Mhm. Und der ist auch voll abgefuckt, wenn man so tut, wenn man darstellt, dass der völlig ahnungslos ist und keine Ahnung von Wissenschaft hat. Das ärgert den dann ganz kolossal. Ja, komisch. Das mögen ja sonst immer alle. Nee, also. Viele sagen ja, das ist rangiert auch jenseits der Wissenschaft und solchen Profanitalisierungen. Also, er sagt jetzt Folgendes. Zeitgenössische Theoretiker wie der britische Physiker David Bohm, der sich umfassend mit dem Bell-Theorem und seiner Bedeutung befasste, mussten annehmen, dass die gesamte Realität von einem unsichtbaren Feld zusammengehandelt wird. Das musste er wohl. Dass die Eigenschaft besitzt zu wissen, was dort in jedem Augenblick an jedem Ort geschieht. Dieses unsichtbare Feld scheint der dem DNA zugrunde liegenden Intelligenz verwandt zu sein. Vor allen Dingen, dass er dem Intelligenz schreibt, ist einfach in sich ein unglaublicher Epic-Fail. Ich würde gerne einfach mal wissen, wirklich, wirklich gerne, irgendwann muss das mal jemand für mich herauskriegen, was diese Typen, die übereinander sagen, ich habe das ja versucht, auf der Esoterik-Messe von der einen Omse rauszukriegen, mich würde wahnsinnig interessieren, was der James Hetfield sagen würde, wenn er die Gottesmatrix lesen würde, mit diesem ganzen DNA-Scheißdreck da drin. Der würde das versuchen irgendwie... Ob der über die lachen würde und würde sagen... mein Esoterik-Kung-Fu ist besser als dein Esoterik-Kung-Fu. Nee, ich glaube, dass die dadurch, dass das alles so inkohärent ist dass, und eh keiner Logik bedarf, dass denen relativ einfach fällt, das in ihre Weltbilder gegenseitig zu integrieren. Also das wären, du meinst, das sind Adaptionisten? Ja. Und nicht, wie ich glaube, Inkompatibilisten? Ja, das glaube ich. Dieses unsichtbare Feld scheint der dem DNA zugrunde liegenden Intelligenz verwandt zu sein und beide verhalten sich ähnlich wie der menschliche Verstand. Der Verstand verfügt über die Fähigkeit, alle unsere Ideen gewissermaßen in einem stillen Reservoir zu speichern, wo sie mit großer Gewissenhaftigkeit in Konzepte und Kategorien eingeteilt werden. So, das ist das Zitat, das hier in einem grauen Kasten an der Seite steht. Also morphogenetisches Feld. Es ist an der Zeit, dass wir Fähigkeiten in uns wecken, die es uns erlauben, die atemberaubenden Informationen, die im Augenblick über uns hereinbrechen, aufzunehmen und zu begreifen. Ja, die für unseren Planeten notwendige Heilung hängt von unserer Fähigkeit ab, uns für die Realität eines Lebens im Jenseits und für geistige Dimensionen zu öffnen, die bereits in Kommunikation mit uns stehen und zu wissen, dass diese Dimensionen mit unserem eigenen Bewusstsein in Verbindung stehen. Der hat es irgendwie damit, sich zu wiederholen. Nein. Dann kommt hier noch ein Zitat von Joseph Chilton Pierce aus dem Buch Evolution's End. Das Muster der Evolution... Steht da nicht einfach so ein Kind drin und sagt, ich bin das Ende der Evolution? Nee, leider nicht. Das Muster der Evolution besteht darin, dass jedes Prinzip in dem Nächsthöheren aufgeht. Der Neokortex des menschlichen Gehirns ist so immens, dass nur etwa 10% gebraucht werden, um die zum Überleben notwendigen Angelegenheiten zu regeln. Jetzt auch noch mal einmal durch das Lexikon der populären Irrtümer. Das ist eine Scheiße mit diesen 10%. Das ist einfach falsch. Ja. Dumm und falsch. Ja. Und erwiesenermaßen falsch. Die Frage, 100.000 Mal auch überall erklärt. Die Frage bleibt, was soll mit den hypothetischen restlichen 90% geschehen? Die Agenda der Natur... Wow, so abgefuckt warst du, glaube ich, noch nie. Ja, aber das ist auch wirklich... Ich bin auch mürbe, ich kann nicht mehr. So, die Agenda der Natur für einen Erwachsenen besteht darin, den Prozess zu entdecken und eins mit ihm zu werden. Eine Tätigkeit, die den Rest seiner neuralen Struktur aktivieren und inkorporieren, ihn zu seinem Gleichgewicht und zum Ziel der Evolution führen wird. Dr. B. Ramamurthy, Präsident des Internationalen Kongresses für Neurochirurgie, erklärt, dass die ungenutzten Teile unseres Gehirns dafür angelegt sind, ein inneres Universum zu erforschen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Die guten Neuigkeiten. Ah, wir sind nicht allein. Eine Erhebung von Paul Ray zufolge pflegen 44 Millionen Amerikaner Grundwerte und Verhaltensweisen, die im Dienst einer neuen Weltsicht stehen. Ray beschreibt die drei in den USA dominierenden Kulturgruppen folgendermaßen. Traditionalisten, etwa 56 Millionen Menschen, die eine Rückkehr der Nation zu den fundamentalistischen Werten des Amerikas der Gründerzeit wünschen. Modernisten, etwa 88 Millionen Menschen, mit Wurzeln in der urbanen Geschäftswelt, dem Beamtenwesen der Armee, Wissenschaftler, Technologen und Intellektuelle. Innerhalb dieser Gruppe neigen die konservativen Elemente dazu, die Lebensweise der 20er oder 50er Jahre zu idealisieren, während die Liberalen und die Philosophien der 60er und 70er Jahre favorisieren und sich neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen zeigen. Und Transmodernisten. Etwa 44 Millionen Menschen, die auf irgendeine Art und Weise mit der New Age-Bewegung, transpersonaler Psychologie, den Grünen und der Frauenbewegung in Verbindung stehen. Stimmt, das hängt ja auch unbedingt zusammen. Ja, also das sind die guten Nachrichten, falls du dich fragst. Dass es 44 Millionen verrückte Menschen in den USA gibt. Ja, ja, das ist jetzt also... Im Prinzip das erste Kapitel. Das Universum hat einen Sinn. Ja, so, also hier kommen jetzt so ein paar Überlegungen. Die Weltvision. Das erste heißt, Bewusstsein ist zwanglos. Das zweite heißt, wir befinden uns in einem Energiefeld, wir schwimmen in Gott. Wir bestehen aus derselben himmlischen kreativen Energie wie Gott. Hören Sie? Ja, ja. Die großen Religionen bezeichnen diese Energie als die uns innewohnende Christus- oder Buddha-Natur. Die materielle Welt entspringt dieser ozeanischen Energie durch unsere kollektiven Gedanken und unseren Glauben. Ja, wunderschön. Durch alle Jahrhunderte hindurch wurde von den großen Meistern gelehrt, dass wir mit allem Leben in Verbindung stehen und dass jedem Lebewesen eine wichtige Rolle im Zusammenspiel des Ganzen zukommt. Auf der Grundlage von Mustern und Beziehungen formen die Prinzipien dieser uralten Philosophie die Quelle für den universellen göttlichen Plan. Dann kommt die nächste Weisheit. Das Universum hat einen Sinn. Nichts geschieht zufällig. Eine Frau, die sich nicht sicher war, ob sie ihrer Liebe zum Schreiben folgen sollte, berichtet von einem Wendepunkt in ihrem Leben, den sie dem Einfluss von schweren Drogen, himmlischer Kräfte zuschreibt. Sie hatte Ray Bradbury's Zen in the Art of Writing, Releasing the Creative Genius Within You gelesen. Dieses Buch berührte mich so stark, dass ich Mr. Bradbury einen Brief schickte, in dem ich mich für seine Inspiration und seine Ermutigung zum Schreiben bedankte. Kurz danach besuchte Ray Bradbury den Buchladen in unserem Ort, wo eine Verlosung stattfinden sollte, deren Hauptgewinner Gelegenheit zum Abendessen mit Mr. Bradbury haben würde. Sobald ich davon erfuhr, wusste ich, dass ich unter den Gewinnern sein würde. So war es auch und ich hatte Gelegenheit, mich ausführlich mit ihm zu unterhalten. Jetzt weiß ich, dass es meine Aufgabe ist, weiter zu schreiben. Das Universum versorgt uns auf wundervollste Weise, wenn wir es nur zulassen, tun. Schön. Vierte Ansage. Liebe ist die höchste aller Energieformen. Die fünfte ist, wir haben viele Leben zu leben. Dann sagte er hier völlig unbegründet und ja, wahrscheinlich werden sie die Chance bekommen, es beim nächsten Mal anders zu machen. Das heißt, er geht also völlig ohne Anhaltspunkte davon aus, dass es mehrere Leben gibt. Tut's ja auch. Nein, dass du mehrere hast. Habe ich ja auch. Nein. Das sechste ist dann, die Möglichkeit zu wählen schafft Konsequenzen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung oder Karma. Die siebte ist, andere Dimensionen stellen gleichwertige Realitäten dar. Unsere Aufgabe besteht darin zu erkennen, auf welche Weise wir uns separieren und wie wir unsere Einheit mit der Quelle, die wir Gott nennen, erkennen können. Die alte Weltsicht akzeptiert die materielle Welt als einzige Realität, nur weil sie uns tagtäglich vor Augen ist. In seinem Buch Riding with the Lion erklärt Professor Markides, es existieren andere Welten, die sich mit der unseren überschneiden und sie durchdringen. Diese Welten haben eine Vielzahl von Schichten, das heißt, sie stehen in hierarchischer Verbindung miteinander. Du kommentierst ja gar nichts mehr. Was soll ich dazu sagen? Ich bin gelähmt. Das ist einfach für mich so ein Geräusch. Die Welt der fünf Sinne befindet sich am unteren Ende des spirituellen Marterpfahls. Diese Schichten finden sich nicht nur in der Natur wieder, sondern sind auch Teil der menschlichen Bewusstseinsstruktur an sich. Und dann kommt die Natur der Dualität und dann steht da, in der spirituellen Dimension existiert keine Dualität. Na denn. So, also, Zusammenfassung der zehnten Erkenntnis, das darfst du jetzt mal machen. Wissen wir eigentlich, was die neun anderen Erkenntnisse sind? Ja, ich habe es vorhin vorgelesen. Und was sind die bis so? Bis zur sechsten. Alles andere habe ich vergessen. War das irgendwie tiefgreifend? Das war das mit dem Energieklauen und das Universum ist so... Aber so als, ich meine, als neun getrennte Punkte. Weiß man das? Nein, ne? Doch, ich habe es vorhin vorgelesen. Aber du hast mal wieder nicht zugehört. Das kann man sich eh nicht merken. Ich kann nur... drei Sachen sind immer schön. Dr. Kurz! Ich flippe aus. Nicht in der Öffentlichkeit. Seit wann ist das hier die Öffentlichkeit? Die Leute hören uns. Die Zusammenfassung der zehnten Erkenntnis. Gehen Sie nach Hause, schmeißen Sie das Drecksbuch weg, braten Sie sich einen Burger und legen Sie die Füße hoch. Das ist besser. Die zehnte Erkenntnis liefert den Kontext für alle anderen Erkenntnisse. Gut, dass die im neunten Buch mit den neuen Erkenntnissen noch nicht drin war, denn dann hätte ich ja kein zweites Buch verkaufen können. Das wäre nicht in Ordnung, denn ich brauche Bartpflegeprodukte, damit mir mein Bart nicht auch noch ausgeht, so wie mein Haupthaar. Ja. Übrigens sammle ich Bartläuse. Hier noch einmal die Kernpunkte der ersten neun Erkenntnisse der Prophezeiung von Celestine. Ah, siehst du? Ja, was du ja angeblich eben schon vorgelesen haben willst, was natürlich nicht stimmt. Doch, das war hier gelb angemalt. Hier. Ja, dann schauen wir doch mal, ob das, was ja keineswegs Standard ist bei den Herren und Damen Esoterikern, ob die innerlich in sich selbst konsistent sind. Also ob das, was jetzt hier steht, damit übereinstimmt, was du eben schon zum Besten gegeben hast. Also die erste ist, wir sind es gibt eine Spiritualität auf der Welt. Die zweite ist, unser Bewusstsein ist real und wir können uns in diesem Universum verankern. Okay, also das setzt sich fort, das Prinzip keinerlei Konsistenz, denn hier steht, wir befinden uns inmitten einer sich immer schneller vollziehenden Transformation unserer Weltsicht. Wir erkennen, dass das Ziel unseres Lebens geistiges Wachstum durch liebevolles Handeln ist und nicht nur der Überlebenskampf in einer materiellen Welt. Die einzige Möglichkeit, uns individuell und kollektiv wirklich weiterzuentwickeln, besteht darin, dass wir uns vollkommen der wahren Natur unseres Daseins öffnen. Dabei folgen wir intuitiver Führung und helfen unseren Mitmenschen, anstatt nur zu unserem eigenen Vorteil zu arbeiten. Wir verstehen, dass wir göttliche Wesen in einem vergänglichen Körper sind. Durch intuitives Wissen, Synchronizitäten, metanormale Ereignisse und Wunderheilungen befinden wir uns in Kommunikation mit der spirituellen Dimension und der Coca-Cola Company. Die meisten von uns sind freiwillig hier. Wir haben Umstände gewählt, die unsere Seele stärken und dazu beitragen, die Weltvision zu halten. Wir sind in der Lage zu lernen, wie wir unsere Energie stark halten können, anstatt uns auf fruchtlose Machtkämpfe einzulassen. Das ist nämlich die Zusammenfassung, ist die Zusammenfassung der 10. Erkenntnis. Nee, der 9. Ja, stimmt. So, und jetzt kommt die Kernpunkte der 10. Erkenntnis. Jenseits unserer eigenen spirituellen Dimension existieren andere Ebenen der Wahrnehmung. Ja, bitte. Ja, bei unserer Geburt hatten wir keine Hose an, eine Vision. Kollektiv erwachen wir zu einer Weltvision, die von unseren Seelengruppen getragen wird. Wir erkennen, dass wir aus der geistigen Dimension angeschissen leitet werden. Wir sind mit den Menschen, zu denen wir Bienen Beziehungen unterhalten, zutiefst verbunden. Deswegen haben wir auch mit den Beziehungen. Ebenso mit den Menschen, die uns an den Wendepunkten unseres Lebens begegnen. Wir arbeiten daran, den physikalischen Bereich des Lebens zu spiritualisieren. Wir lernen, auf Intuition zu vertrauen und darauf, dass sie uns auf unserem Pfad führen werden. Was wir wollen, existiert zunächst in unseren Herzen und Gedanken und wird durch das Festhalten an dieser Intention zur Realität. Gerne können Sie auch das Buch von Rhonda Byrne kaufen, denn da steht das nochmal genauer erklärt drin. Nach dem Tod verlassen wir unseren Körper und schauen uns, vor allem wir, wer sind... Also der Körper hat natürlich nichts mit wir zu tun. Und das Gehirn gehört ja auch nicht zum Körper und hat auch nichts damit zu tun, wer wir so sind. Mm-mm. Deswegen verlassen wir unseren Körper auch. Mit dem Bus, Linie 601. Zum Venusberg. Und schauen uns jeden Teil unseres Lebens noch einmal an. Mit im Fernsehen. Auf Arte. Bei manchen Leuten auch auf RTL 2. Dabei sind wir in der Lage, klar zu erkennen und zu fühlen, wie viel Liebe wir jedem Menschen im Verlauf jeder Begegnung zu geben imstande gewesen sind. Nicht, dass das irgendwie relevant wäre, weil wir dann tot sind und nichts mehr daran ändern können. Aber macht ja nichts. Das höchste Ziel der Menschen besteht darin, die materielle und die spirituelle Welt zu vereinen. Was mit der arteriellen Welt? Das ist ja wohl völlig primär. Ja, also... Ja, ich weiß auch nicht, wie macht man hier weiter? Also wir wissen jetzt, was die 10. Erkenntnis ist. Ja, vielleicht so eine Übung mal. Ja, Übungen sind gut. Hier sind auch immer so lustige graue Kästchen. Ja, das sind die Zitate. Nee, das sind nicht immer Zitate. Doch. Was ist das dann für ein Zitat? Ist halt eins. Ja, ja. Da war gerade eben eine Übung. Eine Seite davor. Ja, wir müssen ja hier mehr weiterkommen. James Hetfield. Krähe Gesetz. Auf welche Weise die neuen Erkenntnisse Sie auf die 10. vorbereiten. Langweilig. Eine kritische Masse. Ach, jetzt hier, das sind die Kapitel aus dem Buch davor. Eine Frage der Energie, der Kampf um Macht, die zwischenpersönliche Ethik. Ja, das sind Zusammenfassungen, ja. Offensichtlich. Was interessant ist, weil das ja eigentlich so eine Art Roman war. Mhm. Was soll das eigentlich mit den Synchronizitäten? Der hat sich gesagt, ich habe noch nicht genug proprietäre Buzzwords, also mache ich jetzt mal Synchronizität. Mhm. Wenn ich wirklich meine Realität verändern kann, weshalb verändert sie sich nicht? Ja, das ist doch mal interessant. Energie folgt Gedanken. Wenn sie ihr angestrebtes Ziel... Achso, das ist jetzt wahrscheinlich Rehash von Rhonda Birne, beziehungsweise ein Pre-Hash. Ja. Wahrscheinlich hat Rhonda Birne bei diesem Freckel hier abgeschrieben. Ja, ich meine, da muss sie... Was stand da? Höllenhunde? Höllenwoche. Oh, das ist gut. Warte noch kurz damit. Spaziergang mit Gott. Ach ja, mache ich auch immer dienstags. Heute ist ja Dienstag. Super. Energie folgt Gedanken. Wenn Sie Ihr angestrebtes Ziel nicht erreichen, können Sie sich 4 Fragen stellen, die Ihnen helfen werden, an die Wurzeln dieses Problems zu gelangen. Erstens, glauben Sie wirklich, dass Sie Ihr neues Ziel erreichen können und dies auch verdienen? Hegen Sie vielleicht unbewusst den Verdacht, dass Sie niemals imstande sein werden, zu erreichen, was Sie wollen? Armes Ich! Fragen Sie sich, auf welche Weise erzähle ich mir immer wieder die gleiche... Ist das peinigend. Ich gucke mal eben was nach. Moment. Auf welche Weise erzähle ich mir immer wieder die gleichen Geschichten meiner Unwürdigkeit, wenn Sie sich zum Beispiel etwas wünschen, was eine Stange Geld kostet? Erzählen Sie dann anderen, dass Sie sich es nie leisten können? Sprechen Sie dauernd davon, wie hoch Sie bereits verschuldet sind. Die Wurzeln dieses Gedankens können Sie daran hindern, Intentionen für neue Zielsetzungen zu entwickeln und zu halten. Also genau bona fide Rhonda Birne. Was ist denn mit meinem Knie los? Wieso tut das so weh? Abspecken hilft. Ich flippe bei aus. Bei Knieschmerzen. Ich flippe aus. Hier, machst du mal dein Dingsi an. Ja, gleich. Aber allzu lang will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr machen. Vertrauen und folgen Sie intuitiven Einbegebungen in Bezug auf neue Schritte und Risiken, die Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel weiterbringen. Drittens, ist es der richtige Zeitpunkt für die Erreichung Ihres Ziels? Warten Sie ungeduldig auf Resultate bzw. sind nicht länger bereit zu warten und alle notwendigen Schritte zu unternehmen, die zum Erreichen Ihres Ziels erforderlich sind? Bla bla. Selbstmord! Okay. Wir lesen jetzt einfach hier Zufallsgenerator. Das sind so irgendwelche völlig unzusammenhängenden Kackscheiße hier. Selbstmord! Wenn Sie dieses Buch wirklich bis hierhin gelesen haben, werde ich es Ihnen verzeihen. Das würde der stärksten Leser zum Selbstmord animieren. Denn eine der schwerwiegendsten Handlungen, die ein Mensch begehen kann, ist Selbstmord. Das ist gut. Ja. Welches Problem auch immer für eine solche Tat verantwortlich sein mag, es wird auch im Jenseits nicht gelöst werden. Ein plausibles Szenario. Ja, bitte. Ja, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, aus Liebeskummer Selbstmord begeht, dann macht man im Jenseits auf und hat da auch noch Liebeskummer. Ja, sicher. Denn der Liebeskummer hat ja keine materielle Komponente. Eben. Man weiß echt auch gar nichts. Und man kann den ja auch nicht beeinflussen durch biochemische Zusammenhänge. Das geht nicht. Nach den Aussagen aller Führer aus den spirituellen Dimensionen ist es offensichtlich, die melden sich ja regelmäßig per Pager bei dem James Hetfield und sagen, auf Skype. Hör mal, sag den Menschen mal, Selbstmord ist ganz großer, ist AA, soll man nicht machen, weil löst keine Probleme. Also die Führer aus den spirituellen Dimensionen, denen ist es klar, dass ein Selbstmord ohne triftigen Grund, wie zum Beispiel ein schweres Leiden, Gefangenschaft oder Folter, in der spirituellen Dimension gravierende Folgen haben wird. Also schweres Leiden, Gefangenschaft oder Folter ist okay, aber sonst, wenn man sagt so, mir war langweilig, dann ist das nicht okay. Was soll das Buch eigentlich? Was weiß ich denn? Was soll das sagen? Das steht hier hinten drauf, was das soll. Da das Geschenk des Lebens vorzeitig weggeworfen wird, von wem eigentlich das Geschenk? Interessanterweise kam Gott noch kein Mal vor, ne? Aber Gott kam noch kein einziges Mal vor. Natürlich. Nee. Doch, du hörst mir nur nie zu, der hat schon ganz oft was gesagt. Aber nicht so im Sinne von Jesus-Gott-mäßig. Na, es war keine Spezifizierung auf den Christengott, aber es kam schon Gott vor. Ja, aber normalerweise knallen die ja sofort auch noch Jesus mit rein. Ja, Jesus so. Salamander. Ja. Also. Ich hab keinen Bock mehr. Da das Geschenk des Lebens vorzeitig weggeworfen. sorgt Selbstmord offenbar auch für einen verlängerten Aufenthalt im Jenseits, bevor die betreffende Seele erneut die Möglichkeit erhält, auf die Erde, ach so, Form, auf der Erde Form anzunehmen. Aha, da sind wir schon bei Wiedergeburt, natürlich. Und wie genau haben die das gemessen? Weiß nicht, aber falls es dich interessiert, solltest du das Buch Lifetime True Accounts of Reincarnation von Frederick Lenz kaufen. Very true accounts. Denn der schreibt, Selbstmörder müssen lange warten, bevor sie sich wieder reinkarnieren können, viel länger als Menschen, die unter natürlichen Umständen gestorben sind. Auch geil, ne? Dass einem dann die Zeit was ausmacht. Dann sitzt man da so als Selbstmörder, boah, Alter, ist das lustig gemacht, ey. Ich sitze mir den Arsch wund, das gibt es ja nicht, wie lange ich jetzt hier warten muss. Scheiße, Bach, dauert das doch. Scheiße, Bach. Wie soll ich das... Und vor allem, man braucht ja für... Na. Ja. Alles gut. Die sitzen dann an so einer, in der Selbstmörderhalle. So, Schlangenweile. Ich will hier weg. Ja, außerdem erfuhr ich, dass sie nach ihrem Selbstmord rückentwickeln und durch zahllose, extrem schmerzhafte Leben gehen mussten, um wieder jeden Status zu erreichen, den sie zur Zeit ihres Selbstmordes besaßen. Ach so. Wenn der Selbstmörder jedoch echte Reue über seine Tat erkennen lässt, vergibt ihm die göttliche Energie und alte Seelen nehmen sich seiner an, um ihm seine weitere wahre Existenz zu offenbaren und ihm bei seiner spirituellen Entwicklung zur Seite zu stehen. Außerdem können Gebete von jenen, die noch auf der Erde sind, seiner Seele während ihrer dunklen Zeit liebevolle Energie senden, die ihr gut tun wird. Du hast, also wenn ich dich so anschaue, dann sehe ich einfach, du hast eine ganz alte Seele. Ja. Das ist auch so ein super Eselspruch. Allerdings. Und währenddessen auch Schelle links, Schelle rechts sagen. Ja, wenn jemand aus ihrem Umfeld Selbstmord begangen hat, beten sie täglich für ihn, damit er in der geistigen Dimension erwachen kann. Beten sie darum, dass er von jenen Seelen gehört und gesehen wird, deren Aufgabe es ist, zu heilen und zu führen. Innerhalb unserer spirituellen Existenz ist nämlich nichts unmöglich. Außer ein esoterisches Buch zu schreiben, das nicht totale Scheiße ist. Mhm. Das ist unmöglich. Solange wir einander mit liebevoller Energie begegnen. Eine Entfernung zwischen Ihnen und den Ihnen Nahestehenden existiert dank liebevoller Intentionen nicht. Okay, also wir sind jetzt bei einer Stunde 50 ungefähr. Wie viel von diesem furchtbaren Buch möchtest du noch lesen? Ich wollte da nie irgendwas von lesen, aber du wolltest das ja unbedingt. Ich würde gerne noch was über... Oh, hier ist eine Tabelle. Tabellen sind immer schön. Mhm. Nämlich zu Gesellschafts-, nee, Geschäftsethik, also... Die Tabelle heißt Geschäftsethik schafft Realität. Das wurde uns ja hier versprochen, ne? Vom alltäglichen Umgang. Ja. So, die Spalten altes Denken, Resultat, neues Denken, Resultat. Altes Denken, Geschäft ist eine Maschine, Resultat, Unflexibilität. Neues Denken, Geschäft als eine Art, Gott zu erfahren. Resultat, Vertrauen, Flexibilität, Freude, Optimismus, Kreativität. Ja, so leitet man bestimmt ein erfolgreiches Unternehmen. Ja, altes Denken, unbegrenztes Wachstum, Resultat Gier, Versagen, neues Denken, sinnvolle Aktionen und begrenztes Wachstum, Resultat Harmonie, Wohlstand. Ach so. Oh, hier gibt es nichts zu neuem Denken und Resultat, nämlich altes Denken, Konkurrenzdenken als Ausdruck einer gesunden Geisteshaltung. Resultat Furcht, Verknappung, ineffizienter Gebrauch von Rohstoffen. Da hat leider die 10. Erkenntnis nichts zu bieten. Da gibt es hier nur Fragezeichen. Ja, Management nach Sachlage hat zur Folge Unflexibilität, Blindheit für Synchronizität und im neuen Denken Intention, Intuition, Zurechnungsfähigkeit und Vertrauen darauf, dass alles einen tieferen Sinn hat. Resultat, richtiges Handeln, universelle Unterstützung, Wunder. Können wir das so nicht mal allen CEOs aller Firmen schicken? Ja. So, ich will jetzt ein- und ausatmen. Ja. Machen Sie das. Ist das eine Übung? Ich will eine Übung. Alle Seelen wachsen. Alle Seelen meines Körpers sind glücklich. Irgendwie ziehen graue Kästen immer meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich denke immer, da kommt was Cooles. Gibt es hier überhaupt Übungen? Ja, aber ich muss hier im Inhaltsverzeichnis gucken. Oh! Hier wird Deepak Chopra zitiert. Nur um als einen Vorgeschmack zu geben und einen Anreiz und einen. Ich habe vorhin auch schon Deepak Chopra zitiert. Hier Bieber Gemeinschaft habe ich jetzt Clip an. Filter der Weltsicht. Irgendwie ist mein rechtes Knie dicker als mein linkes. Also mehr Fett. Warum? Das ist auch wärmer. Huh. Die Übungen sind im Inhaltsverzeichnis. ich will den Spaziergang mit Gott kurz lesen. Das war ein ganz kurzes Kapitel. Typische Erfahrung mit soeben Verstorbenen. Die stinken. Nein, die stinken nicht so schnell. Ja, kommt drauf an, wo die sind und wie man soeben verstorben definiert. Vor 3 Tagen Gott oder Gott und Teufel? Die innere Hölle. Oh. Oh, oh, oh, oh. Stand da nicht was von Höllenwoche? Ja. Jetzt bei McDonald's, die Höllenwochen. Höllisch scharf und höllisch lecker. Mit höllisch viel hier, Spaziergang mit Gott. Also, okay, wow. Ja, Einzelstudium. Hier kannst du dir ein paar Übungen machen, nämlich zum Beispiel Spaziergang mit Gott. Okay, okay, ich gehe jetzt mit Gott spazieren. Stellen Sie sich vor, dass Sie an der Seite Gottes, begleitet von Christus, Buddha, Mohammed, den Flippers und Fips Asmussen durchs Leben gehen würden. Okay. Und stellen Sie sich weiter vor, welche sanfte Herangehensweise diese Menschen bei schwierigen Situationen an den Tag legen. Lustig, dass da keine Männer dabei, keine Frauen dabei sind. Eine Dirne begegnet Ihnen und fragt Sie, na, wer ist man? Und Fips Asmussen sagt, nee, Rostock. Bitten Sie sie, Ihnen bei auftretenden Schwierigkeiten Beistand zu leisten. Was steht da in Wirklichkeit? Das, was ich vorgelesen habe. Da steht doch nicht Dirne. Oh, oh, oh, ich muss im Buch verrutscht sein. Ach so. Oh. Ja. Ah, das war ein Scherz. Ja. Hab ich verstanden. Super, hör mal. So, im Leiden atmen. Okay, okay. Wenn Sie von Tragödien erfahren oder etwas Negatives in den Nachrichten hören oder sehen oder fühlen oder schmecken oder riechen, atmen Sie das Leiden in Ihr Herz oder Ihren Anus. Fühlen Sie, wie die Energie oder die Pendelschwinge oder die Drama-Energie in Ihrem Herzen gereinigt und friedlich wird. Senden Sie diese friedliche und liebevolle kosmische Energie an jene, die draußen leiden oder trauern, durch ihren Anus wieder hinaus. Geil. Da sind 4000 Leute gestorben. Vergessen Sie nicht, dass genügend Gott für alle Menschen vorhanden ist. Alter, hast du noch ein Stück Gott? Da sind 4000 Leute gestorben. Moment, ich atme mal kurz das Leid in mein Herz und transformiere das und dann atme ich es wieder aus an die Leute. Das ist besser, als was zu spenden. Ah, geht's euch schon viel besser? Ja, ich wusste das. Ja, mit dieser spontanen, kleinen, komödiantischen Darstellung gebe ich ein bisschen von Gott an alle Menschen ab. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass Sie mit Ihren Problemen allein sind. Fühlen Sie sich hilflos oder einer Obsession ausgeliefert, so lassen Sie es andere Menschen wissen. Behalten Sie Ihr Elend nicht für sich, denn Gott ist ja da. Und diese bin ich, meine Liebe, Maya. Ah ja, nicht so schnell. Machen Sie es sich zur festen Absicht, jemanden zu finden, der in der Lage ist, Ihnen zu helfen. Sollte es nicht gleich auf Anhieb mit einer bestimmten Gruppe oder Beratungsstelle funktionieren, so suchen Sie so lange, bis Sie das finden, was Ihnen zusagt, Sie fauler Sack. Seien Sie ehrlich, was würden Sie gerne an sich verändern? Ein Tag des Schweigens. Sind Sie in der Lage, einen Tag lang mit sich alleine in der freien Natur zu verbringen und endlich mal die Fresse zu halten? Versuchen Sie, alle paar Monate einen Tag ohne Telefon, Fernsehen, Radio, Lektüre oder dieses gottverdammte Gelaber zu verbringen. Sollten Sie sich entscheiden, an diesem Tag auch nicht zu sprechen, so vergessen Sie nicht, dass Sie sich durch Lächeln und Kopfnicken verständlich machen können. Ab und zu tut auch ein ausgestreckter, irrigierter Mittelfinger einen guten Dienst. Das wirkt zum Glück auch gar nicht verrückt oder so. Was dann passiert, es klingt so einfach, könnte aber Ihr ganzes Leben verändern. Ja, dann. Guck doch mal, ob es ein Schlusswort gibt. Ja, das letzte Kapitel, das Halten der Vision, Büffelüberfluss. Das Halten des Urins? Büffelmozzarella finde ich ja persönlich besser. Oh, lecker. Aha. Sie sind ein wunderbares und mächtiges Lichtwesen. Nehmt euch das zu Herzen, Hörix. Falls Irix daran gezweifelt hat. Ja. Nehmen Sie sich jetzt einen Augenblick Zeit. Ja, bitte. Ich nehme mir gerade einen Augenblick Zeit. Ah. Solltest du auch mal machen. Ist besser. und kehren sie in den Canyon zurück, an dessen Wänden sie Symbole sahen, die von irgendwelchen verkorksten Punks dorthin geschmiert wurden. Mhm. Sie Penis? Repräsentieren den gesamten Ablauf ihres Lebens. Gehen sie schnurstracks oder auch in Schlangenlinien, wie sie es mögen, hinein und setzen sie sich inmitten in den Lichtstrahl, der hoch über ihren Kopf einfällt, bis sie merken, dass sie inmitten des Golden Showers, goldenen Lichtes, selbst leuchtend werden. Und als Licht gegen die ockerfarbenen Wände des Canyons Pinkel sprühen und ihn in alle Richtungen erhellen. Sie sind jetzt eins mit dem Licht. Tipptopp. Schkotze. Mann, das war ja auch gar nicht mal anstrengend. Ja, das waren die Prophezeiungen von Celestine oder auch Adriano Celentano, geschrieben von James Hetfield. Ja, wir haben, weil wir zwei Bücher hatten, heute kein Fundstück die Nein, Woche. Ich bin reif, mürbe am Ende und nicht mehr willens, mich weiter mit diesem Kackscheiß zu befassen. Stattdessen... Gibt es noch einen letzten Wunsch? Das ist nicht der Fall. Ja, gut, dann hast du noch einen letzten Wunsch. Ich habe noch einen Wunsch, und zwar diese ekelhafte Erfahrung mit sehr gut abgehangenem, tödlichem Death Metal mir von der Seele zu schreddern. Das werden wir jetzt auch tun. Und deswegen gibt es ein Schmankerl aus meiner Jugend, das ich zu Abiturzeiten gerne gehört habe. David Hasselhoff? Ja, auch nicht von deiner Lieblingsplatte von Pur, sondern The Orb of Uncreation von Cataclysm. Sehr schön. Wir wünschen euch damit noch einen schönen Restix. Und einen charmanten Nachmittag. Genau. Up the Irons. Hallo. Guten Tag. Ich grüße Sie zum VIP-Club. Ich habe, der VIP-Club ist an einer strategisch sehr bedeutsamen Stelle positioniert. Mhm. Denn wenn wir gleich fertig sind, dann wird die volle Macht dieses mächtigen Songs entfesselt. Also am besten schon mal hinsetzen, saugfähige Unterwäsche anziehen und danach den Wahnsinn beginnen lassen. Gute Idee. Willst du noch was Persönliches erzählen? Ich gehe übermorgen in Bonn Science Slammen. Also wenn... Das ist aber nichts, was sonst niemand erfährt. Also wenn die zahlreichen weiblichen Fans dem Bedürfnis, ihre Unterwäsche auf die Bühne zu werfen, nicht mehr länger sich verweigern können, dann könnte ich damit eine gute Gelegenheit bieten. Ja, und von mir gibt es dann Schelle links, Schelle rechts. Schelle links, Schelle rechts. Meine Haare sehen so fettig aus, obwohl ich die gerade gewaschen habe. Du solltest die auch nicht mit Butter waschen. Ach so. Was soll das denn? Wasch soll das. Wasch soll das. Ja, ich würde sagen... Noch eine super Privatinfo. Komm schon, die Leute, das muss sich doch auch lohnen. Also, unser Reiseziel für den Sommer könnten wir bekannt machen. Nein, das später. Wenn es soweit ist. Ich mache mir am Sonntagabend einen Rösti-Burger. Auch das hast du schon. Oh yeah. Der breiten Bevölkerung. Ich mache mir übernächsten Sonntag eine Deep-Dish Chicago-Style-Pizza. Geil. Das war doch das, worauf wir jetzt alle gewartet haben. Und jetzt... Death Metal. The Orb. We'll be right back. Ja.